Hallihallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 20. Bienengesprächen. Das Thema wird sein Bienenwachs und die Verarbeitung von Bienenwachs. Ich bin zu Gast in der Südoststeiermark bei Erich Hödl. Ja, Wachs Hödl ist allen von uns wahrscheinlich ein Begriff und es war ein wunderschöner Besuch in seiner Werkstatt, in seiner Wachsküche, wie er es nennt. Im zweiten Teil dann die Korrespondentin Olivia Romanelli aus Zürich. Und ganz zum Schluss Geräusche aus dem Sommer von den Bienen auf der Wiese vor dem Landesstudio Steiermark in Österreich, geschickt von Werner Ranacher. Ja, also viel Vergnügen beim Zuhören. Verwendet die Kapitelmarken, da könnt ihr dann ein Stück nach vorspringen oder wieder nach einer Pause neu einsteigen. Das ist der Vorteil von Podcasten. Und vielen Dank, ein großes Danke an alle, die mitgemacht haben für die Aktion Bring die Biene auf die Schiene. Ihr habt diese Zugfahrkarte heute nach Graz bezahlt und dann auch noch das Mietauto an die äußerste Ecke Österreichs, im Osten, im Südosten Österreichs und das ganze Retour. Vielen herzlichen Dank. Solche Ausflüge sind dann einfach viel leichter machbar. Wer die Bienengespräche unterstützen möchte in Form von Zugfahrkarten, ihr findet einen Link auf der Homepage www.bienenpodcast.at. Ein bisschen nach unten scrollen und unter dem Titel Bring die Biene auf die Schiene ist dann eine Kontonummer dabei. Ja, und das ist auch wirklich der einzige finanzielle Einfluss, der in diesen Bienengesprächen steckt. Das hält uns frei, froh und unabhängig. Aber jetzt geht's los. Bienengespräche, 20. Ausgabe zum Thema Wachs. Ich bin zu Gast bei Erich Hödl in Klöch. Danke, Erich, für die Einladung. Gerne, geschehen. Ich bin durchs ganze Land gefahren, gefühlt, von Wien mit dem Railjet nach Graz und von dort in ein Zipcar-Mietauto und eine Stunde noch durch die Landschaft und plötzlich ist sie anders geworden, vulkanartig, ja. Und ich bin jetzt so im Südosten Österreichs, an der Grenze zu Slowenien schon fast, Bad Radkersburg, das sind Thermenorte, die man vielleicht kennt. Und ihr seid auch da, Wachs Hödl ist euer Name und ich glaube, genau. Der ist auch ziemlich gut bekannt. Ja, eigentlich, wir haben in den letzten Jahrzehnten uns in der Imkerschaft einen Namen gemacht, ja. Gute Leistung und wir können eigentlich davon jetzt ganz gut leben. Ja, jetzt vor 10 Jahren erst hat das begonnen. Der Betrieb ist eigentlich schon wesentlich älter. Also 50 Jahre haben wir 2017. So lange betreiben wir die Wachsverarbeitung. Natürlich ich nicht noch so lange. Ich mache jetzt 30 Jahre das im Hauptberuf. Aber in die letzten Jahrzehnte eigentlich, vor 10 Jahren hat es eigentlich dann vergrößert durch die Kinder, die ja auch im Betrieb also Gefallen gefunden haben, also mitgearbeitet haben. Und da sind wir natürlich leistungsfähiger geworden. Zuerst waren ja eigentlich nur meine Gattin und ich alleine. Gell? Und der Ursprungsbetrieb ist vom Schwiegervater? Das sind die Schwiegereltern, ja. Ich habe leider den Schwiegervater nicht mehr gekannt. Er ist sehr frühzeitig verstorben. Und meine Frau hat nach der Pflichtschule eigentlich sofort also im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Es war ja eigentlich anfangs so, dass der Schwiegervater also gelernter Schuster war. Dann ist eigentlich dieses Handwerk durch diese vielen Großmärkte immer weiter zurückgedrängt, ja, richtig, worden, genau. Hat sich dann auf Weinbau spezialisiert, war auch sehr tüchtig, dort ist dann meine Frau dazugekommen und diese Wachsverarbeitung hat er durch einen Imkerkollegen, der in Bad Radkersburg das betrieben hat, übernommen. Der hat eine Tochter gehabt, die hat studiert und hat dann für das kein Interesse gehabt. Und so hat der Herr Bernhard, das war der Schwiegervater, diesen Betrieb nach Klöch oder nach Deutsch-Haseldorf her verlagert. Deutsch-Haseldorf, ist das da ein Ortsteil von Klöch? Richtig, so ist es, ja. Woher Klöch kommt, das wissen wir nicht. Da müsste man irgendwen anderen fragen. Eine Chronik, es waren eigentlich die Ritter von Klech, also die, was das eigentlich mitgeprägt haben. Es gibt eine alte Ruine, der was halt so ein Naturschauspieltheater ist, also wo man das noch nachvollziehen kann. Es muss von dieser Richtung gekommen, adelige Sache wahrscheinlich. Ja. Und du bist auch ein Zurgraster, aber wie groß ist die Entfernung? 20 Kilometer von hier. Weil in Vorarlberg beim Imkerbundpräsidenten, der ist, glaube ich, 5 Kilometer in die nächste Gemeinde gezogen und er gilt heute noch als also nicht heimisch. Ist es bei euch auch so? Nein, das ist bei uns eigentlich. Wir sind voll integriert, ja. Ah ja, okay. Das heißt, ihr habt dann einfach gemeinsam vor 30 Jahren dann das übernommen. Genau. Und du hast einen mechanischen Hintergrund? Ja, ich habe eigentlich meinen erlernten Beruf in Graz ausgeübt. Ich habe bei einer ganz kleinen Firma, da waren wir 3 Leute, als Lehrling Autospengler begonnen. Mhm. Ich würde sagen, es hat mich eigentlich sehr geprägt, diese kleine Firma, weil wir mit einfachem Werkzeug sehr viel bewirkt haben. Ja. Und nach der Lehrzeit Absolvierung vom Bundesheer, ganz klar. Dann bin ich in einen mittleren Betrieb übergegangen. Dort haben wir dann eigentlich nicht mehr diese klassischen PKW-Reparaturen gemacht, sondern LKW-Aufbauten, Kühlaufbauten, Rotkreuzfahrzeuge. Also das war so ein mittlerer Betrieb mit 15 Leuten. Mhm. Bin ich 5 Jahre eigentlich beschäftigt gewesen und habe dann aber eigentlich schon immer Interesse gehabt, einmal in eine große Einheit, in einer großen Fabrik zu arbeiten. Und das hat sich damals gerade so ergeben, die Firma Buch, Steyr-Daimler Buch hat es damals noch geheißen, heute heißt es ja Magna, mhm. Ist damals von den Fahrrädern, Mopeds in die Autoindustrie gewechselt. Und die haben dann natürlich auch Fachkräfte gesucht. Und dort bin ich eigentlich in die Produktion vom Buch G und Mercedes G, das ist dieser Geländewagen, also dazugekommen, ganz in der Anfangphase. Wir haben damals am Tag also 2 Fahrzeuge produziert, viel noch manuell arbeiten müssen und das ist dann immer wieder gesteigert worden. Und zuletzt waren wir dann da schon bei über 30 Fahrzeugen in einer Schicht. Also wir haben da müssen Schicht arbeiten. Arbeitsmäßig war es dort so, am Fließband, was ja dort dann schon gelaufen ist, hat es mir nie so richtig getaugt. Ich habe mir dann immer diese Arbeiten gesucht, wo ich abseits war. Gell? Mhm. In der Nacharbeit, da gibt es immer wieder Reparaturen, was anfällt oder Fahrzeuge, was auf Ausstellungen präsentiert werden. Die sind ja besonders fein herausgearbeitet worden. Das war eigentlich immer meine Spezialität. Der Nachteil war allerdings der Wohnort bereits hier in Klöch. Mhm. Und dann diese lange Strecke nach Graz, das sind über 80 Kilometer. Ja, ja. Sommer ist ja okay, aber im Winter, wenn man Frühschicht gehabt hat, 6 Uhr Arbeitsbeginn, 4:30 wegfahren, mhm. manchmal Nebel, manchmal Neuschnee. Also das war dann, also auf Dauer habe ich mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Mhm. Hab dann allerdings ja die Möglichkeit gehabt, meine Schwiegereltern oder auch meine Frau, wenn ich nach Hause gekommen bin, bei ihrer Wachsarbeit schon immer ein bisschen über die Schulter zu schauen. Mhm. Natürlich, die Arbeit dort war so manuell geprägt. Mittelwandproduktion mit diesen Handpressen. Mhm. Also irrsinnig mühsame Arbeit. Man hat sogar der Schwiegervater seinerzeit 3-4 Leute, das waren Frauen vom Ort, über den Winter beschäftigt gehabt, die den ganzen Tag immer diese Arbeit gemacht haben. Flüssiges Wachs wird in eine Wanne laufen lassen und dann prägt man das auf, kühlt es dann und dann wird es abgehoben, weggetragen und das nächste kommt. Ja, man hat meistens mit 2 Pressen gearbeitet. Ja, ja. In der zweiten, wo ich die zweite Platte gemacht habe, ist die erste ausgekühlt. Das ist so wie im Buchdruck eigentlich, dass man praktisch von diesem Blätterdruck, also Druck für Druck, zu dieser Offset-Rotationsmaschine. Ja, also. Und bei euch ist es genauso. Es war aber damals noch so, also man hat nicht mit diesen Kautschukformen Pressen gearbeitet, die was Wasser gekühlt haben, sondern mit diesen Zinngravierungen. Mhm. Und da hat eine Presse um die 8 bis 9 Kilo, je nachdem von Größe gehabt. Und das hat man immer wieder müssen heben, nicht? Mhm. Und nachdem ich aber bei der Firma ja sehr viel Vorrichtungen gekannt habe, wollte ich eigentlich, damit die sich ein bisschen leichter tun, schon so eine Vorrichtung gebaut, wo ich das nur in Kippeffekt schaffe. Du bist also der Meister der Vorrichtungen, die er selbst baut. Ja, aber nur bin ich dann gar nie dazu gekommen, weil es auf einmal sagt, da sind wir auch zusammen gestanden und da sagt die Schwiegermutter, ja, es würde eigentlich ja Walzwerke schon geben. Und dann hat es bei mir gefunkt. Walzwerke, ja, wo gibt's die? Mhm. Haben wir die Adresse rausgefunden. Und natürlich war er dann für das Flamme und Feuer. Mhm. Aber es hat damals noch gedauert, bis ich mir dann wirklich getraut habe, meinen Beruf aufzugeben. Mhm. Aber es ist halt wie in diesen großen Firmen ist, manchmal, wenn man sehr viel Arbeit hat, könnte man praktisch rund um die Uhr arbeiten. Wenn wenig Arbeit ist, dann wird wieder Stand, Mitarbeiterstand reduziert. Und da war dann eigentlich mein letzter Anschluss. Es war dort so eine Phase, da hat die Firma intern ein Rundschreiben rausgegeben und hat gesagt, jeder Mitarbeiter, was freiwillig aus dem Betrieb ausscheidet, bekommt die Abfertigung. Das ist ja sonst, wenn man selbst kündigt, eigentlich nicht so einfach. Und das war dann der letzte Anreiz, dass ich gesagt habe, so, und jetzt kündige ich. Ja. Ich habe zu Hause dann vorher schon ein bisschen praktisch die Anlage modernisiert gehabt. Und wir haben ja damals auch das Glück gehabt, dass wir in Kärnten einen Wachsverarbeitungsbetrieb kennengelernt haben über die Bienenzeitung. Der hat eine Anzeige geschaltet und hat gesagt, ich möchte mich bei meinen langjährigen Kunden bedanken. Er geht auf. In Pension. Aha. Er verkauft seine Anlage. Und das hat er schon dazu geschrieben. Das hat er schon dazu geschrieben, ja. Bewerber willkommen. So ähnlich war es, ja. Und das Erste, wie ich das natürlich gelesen habe, habe ich sofort mit ihm Kontakt aufgenommen. Freundlich, ganz netter Herr, kommt raus und schaut euch das an. Und da sind die Schwiegermutter, meine Frau und ich am Wochenende zu ihm rausgefahren. Ah, ja. Und er hat uns von A bis Z alles gezeigt. Und ich muss sagen, er war eigentlich schon fortschrittlicher, wie wir das waren. Er hat einen Dampfkessel bereits gehabt, allerdings mit Holz beheizt, hat dann fürs Ras aufkochen, so wie man es da hinten gesehen hat, einen doppelmantigen Behälter gehabt schon, mit Dampf eben alles aufgekocht und hat das ganze Ras zentrifugiert. Ja, jetzt müssen wir, Erich, jetzt machen wir das so. Lass mich geschwind überlegen. Wir haben ja einen Rundgang mit dir gerade gemacht. Den werden wir am besten jetzt reinschieben, weil jetzt ist der Begriff Ras gefallen. Ja. Und Ras, das sagen wir vielleicht jetzt gerade noch, das ist praktisch... Das sind die gekochten, verkochten alten Waben, was die Imkerns anliefern. Die verkochten schon? Wenn ich in den Kessel das Material reinschmeiße, dann schmeiße ich einfach die Altwaben rein. Ja. Und wenn das dann zu zerkocht ist und unten rauskommt, das ist das auch ein Brei praktisch, ja, Wasserwachs ja. Und die Restern, das nennt sich dann Ras. Das nennt sich Ras, ja. Alles klar. Und jetzt gehen wir mit dir in die Wachsküche und schauen uns dort um und hören uns um. Da machen wir jetzt den Rundgang, den wir eigentlich ja vorher schon aufgenommen haben und dann kommen wir wieder zurück und reden da weiter. Alles klar. So, Sprechprobe von der einen Seite, Sprechprobe von der anderen Seite. Eins, zwei, drei, Sprechprobe. Wir sind ja, wie sagt man denn, Erich, bei euch in der Werkstatt? Nein, in der Wachsküche sind wir da, gell? Das ist eigentlich unsere Bezeichnung. Und hier drinnen wird einfach das Altmaterial, was die Imkerns bringen, die alten Waben, wieder aufgeschmolzen, das reine Wachs zurückgewonnen und auch gleichzeitig das Rohwachs, was die Imker bringen. Und dazu haben wir da ja, wie man sieht, glaube ich, einen ganz kleinen Industriebetrieb mit Leitungen und nach betreiben tun wir natürlich alles mit Dampf. Dazu haben wir auch einen Dampferzeuger, einen Dampfkessel. Das hat noch den großen Vorteil, erstens erreiche ich mit dem Dampf eine höhere Temperatur und zweitens ist alles feuersicher. Warum feuersicher? Ja, meine Schwiegereltern haben ja mit dem Betrieb vor ca. 50 Jahren begonnen. 2017 haben wir unser 50-jähriges Jubiläum. Die Anlage damals war ja zum Verhältnis von jetzt ganz einfach. Er hat einfach nur einen Kupferkessel gehabt, einen eingemauerten Dämpfer, hat man dazu gesagt. Unten ist mit festen Brennstoffen Holz beheizt worden und so ist das ganze Wachs aufgekocht worden. Und Wachs hat ja die heimtückische Eigenschaft, so ähnlich wie die Milch, es beginnt zu kochen und irgendwann hat man den Punkt erreicht, wo es dann zum Aufschäumen anfängt. Plötzlich nämlich, gell? Auf einmal genau, steigt's. So ähnlich wie bei der Milch. Ja? Und wenn ich da nicht in der Nähe bin und schnell reagiere und unten ein offenes Feuer hätte, dann kann es kritisch werden. Bei mir zum Beispiel schäumt es natürlich auch auf, aber es passiert im schlimmsten Fall, dass der Kessel übergeht und du hast wieder die Arbeit, das Ganze wieder zusammenputzen musst. Also mal eine wesentliche Sicherheit, der Dampfbetrieb. Verstehe, es schaut auch ein bisschen aus wie ein Dampfkraftwerk, hätte ich fast gesagt. Ja, also so. Es ist einfach, wir können da jetzt in den kleinen Kammerl reinschauen, da steht nämlich der Dampfkessel. Ja, genau. Ist einer von der kleinsten Bauart, was wir für die Gewerbebetriebe erzeugt, also 133 kW Leistung, wird mit Öl befeuert. Alternative gibt es für die kleinen Anlagen keine, über Hackschnitzel oder sowas, also die sind mit Öl standard oder Gas, aber Gas haben wir da nicht in der Nähe. Gell? Der macht da einen Dampf mit einem Druck? Also der hat unten praktisch eine Trommel, da sind 100 Liter Wasser in etwa drinnen. Und oben ist eine zweite Trommel, das ist die Dampftrommel. Der Brenner heizt in die Trommel rein, ist ein Dreizugkessel, das heißt, es ist einmal eine große Ausnehmung, wo die Flamme durchfährt. Hinten schlägt die Flamme um und kommt durch über 100 Rohre nach vor wieder. Und in die Rohre sind solche Spiralen eingebaut. Die haben die Aufgabe, die heiße Luft oder die Flamme besser gesagt zu bremsen, damit die Wärmeabgabe besser wird. Und das geht dann noch einmal vorne weg, noch einmal zurück in den Kamin. Also es nennt sich das Dreizugkessel. Da verschenkt man nichts. Da verschenkt man, also Wirkungsgrad ist bei 97 Grad. Das ist natürlich eine super Sache, gell? Oben ist dann die Dampftrommel und da sammelt sich der Dampf drinnen. Und der Dampf, wir haben ihn ca. auf 2 Bar Druck eingestellt. Also er würde bis 6 Bar Druck genehmigt sein, brauche ich aber nicht. Bei 2 Bar Druck, man sieht es da, habe ich 130 Grad Dampftemperatur. Und das ist für die Entkeimung vom Wachs ausreichend. Ah ja, weil es nicht nur geschmolzen wird, sondern auch entkeimt wird. So dabei. Ist das, genau. Kessel, wie schon gesagt, steuert sich von alleine. Druck fällt ab, Brenner schaltet sich ein. Druck ist erreicht, also da brauche ich eigentlich sonst nichts mehr tun. Also 130 Grad haben wir da Dampftemperatur, Dampf, ja. Da sieht man dann die Dampfverteiler und von hier gehen die Leitungen zu den einzelnen Wachsschmelzkesseln. Und da sehe ich 3 Stück? Nein, es sind mehrere. Ach so, ja, genau. Dieser große ist immer reserviert für die Altwaben, was uns die Imker bringen. Ja, da ist oben ein großer Trichter. Genau, ist unten kegelförmig, oben geht dann der Zylinder rauf. Ich habe da hinten einen Materialaufzug. Mit dem transportiere ich einfach das Material nach oben und von oben her wird der befüllt. Bevor ich das Material in den Kessel werfe, kommt circa die Hälfte von dem Kegel unten mit Wasser befüllt, weil ich brauche das zum Kochen. Gell? Ja, das heißt, das Wachs wird wirklich gekocht im Wasser drinnen? Das ist, seit Jahrzehnten hat man das eigentlich immer gemacht. Es ist eigentlich in der letzten Zeit durch diese Dampfwachsschmelze und Sonnenwachsschmelze ein bisschen abgekommen, aber die schönste Farbe wird einfach, wenn du das die Altwaben in Wasser kocht. Ja. Weil der Blütenpollen, was in die Zellen drinnen ist, das färbt ja das Wachs. Carotin habe ich schon gelesen. Schaffst du nur, wenn du das mit Wasser immer in Bewegung hältst. Wenn du das trocken aufhast, also entweder mit Sonnenwachsschmelzer oder mit den kleinen Dampfwachsschmelzer, da kommt es zu keiner Verwirbelung. Und dadurch ist das Wachs, wenn man das vergleicht, gekocht im Wasser oder nur vom Dampfwachsschmelzer bedampft oder überhaupt vom Sonnenwachsschmelzer, es ist von der Farbe her einiges dunkler. Es ist so gräulicher irgendwie, wenn man es immer wieder aufheizt, heiß macht und dann wieder praktisch. Und ich habe es einmal daheim auch wirklich im Wasser gekocht und ich war auch verblüfft, eben wie du sagst, ich habe das genau gesehen. Es ist eine ganz eine schöne Farbe, ein schönes Wachs. Vor allem je dunkler dann das Material ist, was sie uns die MK liefern, nicht? Ja. Umso größer ist dann der Gegensatz, wenn es gekocht ist im Wasser oder nur so erhitzt worden. Alles klar. Wenn ich den Kessel dann also befüllt habe, dann dauert es circa, der Deckel wird verschlossen und dann dauert es circa eine Stunde, bis das aufgeschmolzen ist. Ah ja. Dann ist es natürlich abhängig, wenn ich jetzt das Material für mich verarbeite, was die Imker umgetauscht haben, kann ich den Kessel dann auch einmal befüllen. Gell? Ich habe dann so eine Tagesration von 2 solche Pressen, hydraulische Pressen. Wenn ein Imker mit dem eigenen Wachs bei mir ist oder mit den eigenen Altwaben, dann muss ich mir nach seiner Menge richten. Da kann er einfach von mir aus einmal nur die Hälfte befüllt sein, manchmal müssen wir sogar nachmachen, je nachdem, was für eine Menge er hat. Gell? Dann kriegt er sein eigenes Wachs dann wieder retour. Das ist ja bei uns möglich. Also wie schon gesagt, er meldet sich telefonisch an, kriegt einen Termin, kann bei der Umarbeitung von A bis E, von Anfang bis zum Ende dabei bleiben. Mhm. Machen sehr viele am Anfang überhaupt gern und hat natürlich die Übersicht, wie das wirklich verlaufen ist. Gell? Und du hast da immer wegen zum Reden dabei. Genau, da kommt verschiedene viel. Themen zum handelst ab und das ist eigentlich eine spannende Sache immer. Ja? Ja, ja. Wir arbeiten ja das ganze Jahr eigentlich auf dem Gebiet. Ja. Ja, jetzt sagen wir mal, das ganze Material ist da drinnen verflüssigt. Dann als nächstes habe ich da eine hydraulische Presse. Ich muss dazu sagen, diese Anlage, was man da sieht, ist ja Eigenbau. Die kriegt man einfach nicht zum Kaufen. Ich meine, man könnte sie irgendwo anfertigen lassen, aber dann muss ich genau sagen, ich brauche den Kessel mit solchen Anschlüssen. Ich habe das ja aus der Praxis praktisch heraus also alles gemacht. Die Anlage ist auch nicht so, wie sie da steht, von einem Jahr aufs andere entstanden. Wir haben ganz klar angefangen und immer wieder erweitert. Zuerst die hydraulische Presse, was da ist, das war ja nichts anderes als wir eine Traubenpresse. Allerdings ohne diesen geschlossenen Korb. Das haben wir alles erst müssen zusammenbauen. Der Stempel von unten nach oben, das war einfach Standard. Und ich habe gesagt, ich habe dann diesen Presskorb aus Edelstahl mehr gebaut und außen rundherum den geschlossenen Kessel, damit, wenn ich das da befüllt habe, mit dem Deckel verschließen kann und mit Dampf ja wieder beheizen kann. Das ist ja das Entscheidende. Weil es hilft nichts, wenn du eine gute Presswirkung zusammenbringst, aber du hast die Hitze nicht dabei. Und jetzt das Pressen überhaupt, warum muss man was pressen? Damit man Ausbeute zusammenbringt. Das ist das Entscheidende. In Österreich haben wir so circa, ich glaube, 7 bis 10 gewerblich verarbeitende Wachsbetriebe. Ich glaube, 3, was ich weiß, verarbeiten nur mehr davon die Altwaben. Alle anderen haben es sich bequem gemacht. Der Imker muss mit dem Rohwachs kommen. Da habe ich die schmutzige Arbeit nicht mehr, weil das ist immer schmutzige Arbeit. Aber was ist der Hintergrund? Die Ausbeute, wenn ein Imker selbst zu Hause mit einem Dampfwachsschmelzer, mit einem Sonnenwachsschmelzer das aufschmilzt, je dunkler die Wabe ist, umso weniger bringt das Wachs aus. Weil das Ras, wenn das aufschmilzt, saugt sie einmal mit Wachs voll. Und was ist? Der Überschuss rinnt dann weg. Natürlich freut sich der Imker, schau, es rinnt ein schönes Wachs aus. Sehr gelb ist, ja, genau. Aber freut sie. Es macht sich eigentlich auch fast keiner die Mühe. Er würde ja nur Hägen brauchen. Das Altwabenmaterial, was er reingibt, abwiegen und dann das Rohwachs, was er rauskriegt, abwiegen. Und dann kann ich die Prozente ausrechnen. Und da wird es manch einer Auge machen, wie wenig Prozente Ausbeute hat. 20% vielleicht nur. 40%, 45%, wenn ein schönes Material, 50% wäre Standard. Also das halbe Wachs verharzt oder kompostiert er dann, schmeißt er weg. Und wir sind ja derzeit in einer kritischen Lage, nicht nur in Österreich, weltweit, wir haben einen Wachsmangel. Es wird immer schwieriger, also Bienenwachs, reines Bienenwachs zu kriegen. Und das ist jetzt das Problem. Wir lachen ja da mit unserer Anlage wirklich, weil ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Wachs, was ich von den Imker zurückkriege, mein Mittelwandbedarf, was ich an die Imker wieder ausliefere, von meinem eigenen Wachs oder von dem Wachs, von den einheimischen Betrieben decken. Mhm. Bei Kerzen schaut es anders aus. Da müssen wir schon das ganze Wachs dazu kaufen. Und das war seinerzeit aber nicht so der Fall. Nach der Varroa-Geschichte damals haben wir Wachslager gehabt. Ich habe gar keins mehr kaufen können, weil die Imker wollten alle das Wachs verkaufen und das war nicht mehr möglich. Und das ist aber mit der Zeit immer wieder zurückgegangen und jetzt haben wir eigentlich unser Wachslager eigentlich vor einem Jahr aufs andere können wir das nur mehr anlegen. Also das Vorrat haben wir eigentlich fast gar keins mehr. Da werden wir dann nachher noch drüber reden, über diese Flüsse von Wachs, die Wachsbäche weltweit. Das interessiert mich da noch praktisch, das ist, wie sagt man, was überbleibt, der Trester. Ist das so wie wenn man Weintrauben presst? Genau, ja. Und das, ich meine, wir sind in der Südsteiermark, ist eine Weingegend, oder sind wir Südsteiermark? Wir sind in der Südsteiermark, ein klassisches Weinbaugebiet und Obstbau, gell? Und so gesehen ist es das naheliegend, dass man da mit einer Presse arbeitet, die aus dem Weinbau kommt. Die Funktion von der Presse, also wenn das Ganze aufgekocht ist, da kann man Presstücher rein. Das sind die gleichen Tücher, was man fürs Obst hat. Das ist ein Polyestermaterial. Das hält nämlich den Druck und auch die Hitze stand. Ich gebe sogar 3 Tücher rein. Dann muss ich vorsichtig unten den Schieber mal öffnen. Da kommt mir dann zuerst das heiße Wasser, weil das ist ja am schwersten, rinnt einfach durch die Presstücher durch und sammelt sie hier in dieser Auffangwanne. Ah ja. Jetzt muss man nochmal schauen, dieser Zylinder da oben, da wird das Material angeliefert. Ja. Da in dem Trichter drinnen wird die Erhitzung gemacht. Also im ganzen Kessel. Das wird das Ganze schon oben praktisch oben wieder erhitzt. Ja. Das ist ungefähr so groß, 2 Mann groß, kann man sagen. 1500 Liter Inhalt. 1500 Liter Inhalt. Und dann unten ist so ein Ausgang, so ein Rutschen und in diesen Presszylinder. Der geht man uns ungefähr bis zum Hals da vom Boden auf. Ja. Genau. Da gibt es eine Stirn, wo man aufsteigt und unten geht ein Rädel raus. Das ist einfach der Ablauf. Dann von Wasser und Wachs dann in die Auffangwanne. Weil da von haben wir die Wasser und Wachs, das ist dann noch vermischt. Erst kommt dann natürlich, wenn ich den aufmache, das Wasser. Ja. Dann als nächste Folge das flüssige Wachs, was ich vom Kochen schon abgesondert hat. Ja. Und wenn das abgeronnen ist, bleiben die Trester drinnen. Und die muss ich dann mit der Förderschnecke hinaus befördern. Und da habe ich dann meine Presstücher, also wie ich es da jetzt drinnen habe. Ja. Da habe ich mein Augenmaß, so circa 10 cm Stärke. dann kommt wieder eine Aluplatte dazwischen. Ah ja. Wieder das Presstuch. Wofür die Aluplatten? Ja, es ist so, der Presskuchen, wenn das zusammenpresst ist, der sollte ja nicht stärker wie 2 bis 3 Zentimeter sein, damit ich eine gute Ausbeute habe. Verstehe. Damit das die Pressen wirkt. Ja. Es hilft nichts, wenn ich einen großen Kuchen habe, dann bringe ich vom Kern ja das Wachs wieder nicht gut aus. Sagt, die schauen aus wie Verkehrsschüler. Fönn die jetzt irgendwo, oder was? Ja, man muss sich nämlich vorstellen, wenn man die Presse in Betrieb nimmt, beheizen sie wie vorher mit Dampf auf. Ja. Die Platten werden siedend heiß. Ja, ja. Oben ein Platten, unten ein Platten, inzwischen das Presstuch. Und dann der Druck. Ja, ja. Das ist die beste Ausbeute. Und gleichzeitig habe ich durch das Kochen, das Ras, so sagen wir im Fachjargon, wenn das aufgekocht ist, ist ja auch mit Wasser getränkt. Wie sagst du Fachjargon? Ras, das Ras. Das Ras ist was? Das ist einfach die aufgekochten Altwaben. Alles klar, das Ras. Woher kommt das Wort Ras? Ich habe das übernommen. Gell? Das hat mein Schwiegervater schon immer gesagt, okay. Das ist das Ras. Das Ras, okay. Und wenn da jetzt dann der Druck drauf kommt, presse ich automatisch auch das Wasser raus. Ja, ja. Und was hat das Wasser gegenüber dem Fett? Eine Trägersubstanz. Fett schwimmt ja am Wasser. Ja. Und so habe ich eine super Ausbeute. Würde ich nur ein Wachs in die Tresten drinnen haben und kein Wasser dabei, und ich presse das zusammen, würde ich bei Weitem wieder nicht diese Ausbeute zusammenbringen, als was das Wasser mir mithilft. Und nur mal das Wasser hilft was? Also du sagst, das Wachs schwimmt dann oben auf, das Wasser ist unten praktisch. Genau. Was hilft das Wasser genau nochmal? Dass man von dem Ras, wenn ich das zusammenpresse, mit rausschwemmt. Ah, weil das Ras ist ja auch mit Wasser gesättigt. Ah. Es ist zwar Wachs auch dabei, aber auch mit Wasser. Nicht? Und das nimmt er das alles mit? Genau. Und wer es nur Wachs, dann würde es viel hängen bleiben. Würde das vielleicht sogar ein Teil in dem Ras drinnen festpresst werden, ne? Verstehe. Und das ist ja praktisch, ist das da noch Dampf? Nein, da ist schon Wasser, da ist schon 100 Grad Wasser. Da, also was da rauskommt, ist einmal Wasser, aber natürlich ist die Presse mit Dampf beheizt auch, nicht? Ja. Es ist komplett mit Dampf befüllt. Der Dampf strömt sogar durch die Rohre durch und kommt dann da raus. Da. Aber nicht mehr am Anfang, natürlich hat sie das auf und dann schalte ich den Dampf so weit zurück, dass nur eine leichte Zirkulation ist, dass ich die Temperatur einfach behalte. Ich habe da dann ca. 100 Grad Temperatur drinnen. Muss dann, wenn ich die Presse einschalte, mit wenig Druck beginnen. Weil das ist sehr saftig. Nicht? Ja, ja. Also wir fangen da mit 30 Bar an, pressen das einmal fest. Der Stempel schaltet sich dann eher alleinig aus. Ja. 2-3 Mal lasse ich es nachdrücken. Gehe dann in die nächste Stufe auf 100 Bar und die letzte Höchststufe auf 150 Bar. Und das Ganze dauert circa eine Stunde. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Eine Stunde ist Pressen. Und erhitzen vorher... Also das kommt auf die Menge dann drauf an. Wie schon gesagt, ich brauche eine Stunde, damit ich eine Kesselfüllung erhitzt habe. Wenn ich dann natürlich das nachmachen muss, weil das kocht sich ja irrsinnig zusammen, muss ich wieder eine Stunde rechnen. Nicht? Das kommt auf der Zeit drauf Aber an. Es ist ja schon dieser, effizient ist es schon. Also das merkt man schon ganz deutlich, der Effizienzgedanke. Man kann da nicht da stehen und lang rieren. Nein. Man hat eine Produktion, wo man wirklich eine Menge verarbeitet. Genau. Also bei uns ist es ja meistens so, wenn wir also das eigene Material verarbeiten, dann koche ich den Kessel am Vortag, am Abend schon auf. Ja. Weil der kühlt über Nacht nicht so viel ab. Ich brauche in der Früh nur kurz nachwärmen und ich kann um 8 oder 7, wie ich wieder zukomme, bereits mit dem Pressen beginnen. Wenn ich einen Kunden mit eigenem Wachs habe, dann müssen wir in der Früh natürlich erst den Kessel befüllen. Und das wird natürlich dann bis zum Mittag wahrscheinlich, bis wir dann das einmal runterpressen. Gell? Je nach Menge halt dann unterschiedlich. Ja. Es riecht gut, eine Wachsküche riecht gut, muss man mal sagen. Also für die jetzt zuhören, weil die sehen das ja nicht. Wir sind da jetzt in einem Raum, das ist ungefähr so ein, eigentlich, wie soll man denn sagen, 20 mal 10 mal 10 Meter ungefähr. So circa, wenn ich den da auch dazu nehme, sind wir bei 12 Meter Breite und auf circa 10 Meter Länge haben wir da, ja. Genau, und da sind eben diese großen Kessel. Man sieht Blöcke von Bienenwachs, so wie der Emmentaler, so ungefähr, schaut es ein bisschen aus. Und es riecht einfach gut. Also es ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre, habe ich den Eindruck. Ja, ich meine, den Geruch haben wir natürlich vielleicht gar nicht mehr so stark intensiv, aber Kunden, wenn reinkommen, da riecht es gut. Ja, ja. Gell? Das ist typisch. Ja. Ist irgendwas gefährlich an euch in der Arbeit auch? Also wo man sagt, da muss man gut aufpassen. Mit Handschuhen natürlich selbstverständlich, nicht? Aber sonst ist eigentlich von der Sicherheit eigentlich alles, wird die Anlage wird ja auch ständig überprüft vom TÜV und von den Servicefachleuten der Firma. Kesselservice ist alle Jahr an, steht alle Jahr an, also da dürfen wir eigentlich, also ich arbeite jetzt fast 30 Jahre in dem Betrieb und ich darf auf Holz klopfen, wir haben noch nie was gehabt, gell? Und Weil das wächst dann selbst, ist dann heiß noch, aber ja, es ist dann nicht irgendwie, also der, wie du sagst, eben, Flammen sind im Korne da. Das ist einmal das ganz Wichtige, brennt, genau, dass eine Feuersicherheit gegeben ist. Ja. Und wie schon gesagt, bei uns läuft ja das Wachs dann ziemlich in geschlossenen Leitungen ab. Ja. Nicht? Ich habe, wie ich begonnen habe, seinerzeit das Wachs alles mit Eimer transportiert. Nicht? Da hat man natürlich immer ein bisschen Gefühl gehabt, dass da nicht einmal was drüber geht und ja, du ja, verbrennst die leicht, aber es ist auch nie passiert. Aber jetzt haben wir ja so weit, dass man, wenn man da jetzt von der Auffangwanne weitergeht, verfolgen das Ganze. Ja, genau, jetzt sind wir bei der Auffangwanne. Also, ja. Es ist also rausgekommen mit... Da ist erst das Wasser rausgekommen und das Wachs. Und das Wachs, genau. Das hat, sammelt sich da drinnen. Das ist eine Wanne, das ist so ein ungefähr Mann groß wieder, das ja, ist, liegt so ein bisschen am Boden, so ein, wie sagt man denn, ein Quader, also genau, einfach eine Wanne. Ja. Viereckige Wanne. Viereckige Wanne, ja, mit natürlich Umendeckel bereits drauf, beheizt wieder, aha, weil das darf ja nie abkühlen. Ja, ja. Da habe ich dann noch ein Seiltuch drinnen, wenn da zum Beispiel bei der Presse ein Tuch zerreißen würde, damit man nicht die Dresden, was dann wahrscheinlich mit rausschwemmen würde, meine Wachsleitungen verstopfen. Das fängt einfach das Presstuch oder das Seiltuch da drinnen auf. Gell? Genau. Und von da geht es jetzt weiter, unterirdisch in die Schächte laufen die Wachsleitungen. Unterirdisch? Ja, da sieht man, verstehe, zum Beispiel, ah, ja, den, genau, Kugelhahn, wo ich das dann öffnen kann. Ja. Und geht dann zur Pumpstation. Wie tun ich das Wachs alles pumpen? Ja. Hier sieht man dann den Einlauftrichter. Ah, da brodelt es unten. Ja, da brodelt, weil der ist auch wieder beheizt. Ja. Unterhalb ist dann die Wachspumpe. Aha. Geht dann zu den Verteiler. Ja. Und von dem Verteiler kann ich dann den entsprechenden Kugelhahn öffnen und das Wachs dorthin befördern, wo ich es brauche. Ja. In der Praxis schaut es dann so aus, diese drei kleineren Kessel, was man da sieht, sind immer für die Imker mit eigenem Wachs reserviert. Ah ja. Das heißt, die zwei Kessel haben ein Fassungsvermögen von 130 Kilo und der kleinere von 90 Kilo. Und die sind auch so bis zum Bauch gegangen, sind schon recht groß, eigentlich also große Kesseln. Aber da kommen dann die Imker her mit ihrem eigenen fertigen Wachs, wo dann keine Reste von irgendwas drinnen mehr ist. Ja, das ist dann der Unterschied. Beides passiert. Ach so, beides passiert. Wenn er mit seinem Rohwachs ausgeschmolzen kommt, dann kommt das da direkt, genau, herein. Genau. Wenn er mit Altwarm kommt, dann läuft es den gleichen Arbeitsgang, was wir jetzt berichtet, genau, haben. Alles, gell, klar. Und die zwei großen Kesseln, ja, sind dann, wie ich gesagt habe, das Gewachs, was umtauscht worden ist, was da reinkommt. Gell? Moment, langsam, was umtauscht worden ist. Die kleinen Imker zum Beispiel, die bringen mir einen Sack Altwaben, ja, den wiege ich ab. Ja. Er kriegt 40% an Mittelwände. Richtig. Und das andere wird dann von mir verarbeitet. Nicht? Genau, und das kommt dann aber da rein. Das praktisch kommt alles da rein. Und auch zum Beispiel das Rohwachs, was der Imker ausgeschmolzen hat und umtauscht in dem Sinn, weil er das eigene nicht will oder was, wird auch da reingeschmissen. Gell? Und da, wenn er Rohwachs bringt, macht er dann 1:1 oder 1:1? Nein, 90%. 90%, ja, genau. Außer er spült sich wirklich dabei, wenn man so die Wachsgötze, dass der wirklich 3-4 Mal Lupen den aufkocht und dann, ja, ja, dann kriegt er bis zu 97%. Alles, ja, 97%, genau. 3% Wirkungsgrad. Genau so ist es, genau, ja. Das heißt, wir können, genau, da reinschauen. Der hat ca. 1000 Kilo Wachsinhalt. Ah, ja, ja, ja, da sind jetzt lauter Wachsreste, ja, da drin. Da ist von die Altwarm reinpumpt worden, ja, da sind dann die Wachs, was die Imker, die Blöcke bringen und so, das wird alles da reingeschmissen und bis, ah, die Kessel einfach voll ist. Wie lange dauert das, bis voll ist? Ja, das ist so jetzt 1 Meter mal 1 Meter, 3 Meter mal 1 Meter da circa. Genau, das sind einfach, ja, 2 Kubikmeter Wachs, genau, im Prinzip. Ja, ja. Das heißt, wie lange dauert das, bis das voll ist? Das kommt drauf an, in der Hauptsaison kann das innerhalb von einer Woche sein. Ah. Jetzt ist eigentlich ein bisschen ruhiger. Jetzt, wir heuern wahrscheinlich den gar nicht mehr aufhitzen, ja, sondern erst im nächsten Jahr. Gell? Alles klar. Weil ich habe noch ein Altwaben noch ein bisschen zum Verarbeiten. Ja, ja, ja. Und das hat dann Zeit jetzt. Gell? Das heißt, okay, ja, verstehe schon. Also das kommt alles da rein. Gell? Wahnsinn. Wenn der dann voll ist, dann schalte ich natürlich die Dampfleitung ein. Gell? Ja. Und das dauert dann 3 Tage, bis der komplett verflüssigt ist. Mein lieber Schorli. Bleibt dann über Nacht flüssig, ja, der Schmutz, der Grobe, setzt sie ab, ja, und das reine Wachs, ein verhältnismäßig reine Wachs, befördere ich dann entweder nach oben, ja, von wo die Walzmaschinen befüllt werden, ja, oder eben in diesen runden Kessel, der schaut aus wie ein Boiler, ja, hat genau die Menge da drinnen Platz. Ja. Und zwar ist das für mich so wichtig, wenn ich zum Beispiel meinen Arbeitsablauf steuern will. Ja, ja. Ich habe in der Früh zum Beispiel einen Imker mit 20 Kilo oder für mich mit 50 Kilo Rohwachs, ja, bin ich zum Mittag fertig. Da habe ich immer ein flüssiges Wachs zur Verfügung, ah, und kann sofort wieder meine Walzmaschinen anspeisen und für mich weiter produzieren. Ja, ja. Ich verliere in diesen Behälter am Tag nur 10 Grad an Temperatur, so gut ist der isoliert. Ja. Und 10 Grad hast du mit 130 Grad Dampf in nicht einmal 10 Minuten wieder auf die 85 Grad, so in etwa haben wir die Temperatureinstellung aufgeheizt. Also das kann auch mal dauern in der Hauptsaison, wenn ich für mich nicht so viel Zeit habe zum Walzen, dass da 2 Wochen braucht, bis der leer ist. Wenn ich einen ganzen Tag für mich Zeit hätte, hätte ich den 3 Tage ausgeleert. Verstehe, aber das ist also wie beim, ich glaube, wie bei den Computern, so ein Datenpuffer. Das ist einfach so wirklich da, so ein Puffer, da kannst du dann steuern, wie du dann mit dem genau. Material dann weiterarbeitest. Das ist für, in dem Fall für den Arbeitsablauf ganz wichtig. Das heißt, jetzt sagen wir praktisch, das ist die Wachsküche, wo das Ziel ist, dass man dann wirklich ein geschmolzenes, ein flüssiges, schönes Bienenwachs hat. Ja, unser Ziel ist ja natürlich immer, dass man die höchstmögliche Ausbeute erwirtschaften, rausbringen. Gell? Und kritisch ist die Sache, wenn die Imker Melizidose-Waben haben. Das ist die, wo die, der Traubenzuckeranteil sehr hoch ist, glaube ich, vom Wald außer irgendwie, ja, ja. Und der dann, so, oder vom Raps, glaube ich. Ja? In die Zellen, ja. Kann er nicht schleudern. Ja. Und meistens ist es ja dann so, dass der Imker diese Melizidose-Waben ja nicht sofort weggibt. Er will es vielleicht im nächsten Jahr wieder in das Volk bringen. Nur mal probieren, ob sie es genau. Nehmen. Kleinere Imker funktioniert es manchmal, aber die großen Imker haben dann aus der Zeit manchmal ja auch gar nicht die Möglichkeit. Gell? Dann liegen diese Waben manchmal zeitlang, werden immer fester das Ganze und eigentlich sagt er, naja, jetzt muss ich es weggeben. Gell? Und wenn wir so ein Material kriegen, also dann hat unsere Anlage, also ist unsere Anlage gefordert. Weil der Zucker, was da drinnen ist, ist ja ein ganz schlechter Wärmeleiter. Und da kommen Imker, Kunden von mir, die machen sonst das Wachs auch selbst mit Dampfwachsschmelzer. Sonnenwachsschmelzer braucht man da gar nicht probieren. Und müssen dann aber einsehen, der kleine Dampferzeiger bringt nicht die Leistung, ich verhungere da dabei. Mhm. Und dann kommt er zu mir, du Erich, heuern bringe dir die Altwaben, kaufen wir du dir auf, weil mein Dampfwachsschmelzer schafft das nicht. Und da ist es ja so, wenn ich wirklich eine große Menge habe, große Imker bringen das auf Palette manchmal, dass ich da mein Kessel die ganze Nacht voll durchheiz, damit ich dann in der Früh das Ganze verflüssigt habe, weil so viel Energie da reingeht. Zucker ist ein irrsinnig schlechter Wärmeleiter. Aber der Zucker wird dann im Wasser gelöst? Gelöst und geht dann als Zuckerlösung praktisch in die Kanalisation. Gell? Ah, ja, das ist verloren dann. Gell? Aber er ist zumindest heraus aus dem Wachs? Ja, beim Wachs merkst du da nichts mehr dann. Ja. Gell? Ja. Ah, interessant. Das ist bei Melizidose das ganze Problem, ja. Und ist das für oft oder ist es? Ja, von Jahre zu Jahren verschieden, gell? Voriges Jahr war es kein Problem. Also da haben die Imker, also heuer muss man eigentlich sagen, da haben es ganz wenig Melizidose, was wir berichtet haben. Aber es gibt schon Jahre, wo es sehr viel Melizidose gibt, ja. Und da ist halt wirklich eine Anlage mit Dampf betrieben, also das Um und Auf. Ja, ja, das ist wieder ordentlich. Ja. Was wir da drinnen jetzt dann auch haben, wenn wir, also, oder der Imker es wünscht, er braucht keine Mittelwände, weil er vielleicht noch auf Reserve vom Vorjahr hat, dann können wir auch Wachsblöcke anfertigen. Nicht? Das wird das flüssige Wachs dann in diese Edelstahlwannen, da sieht man zum Beispiel auch eine, ja, genau. Die werden da hinten platziert. Ja. Da pumpe ich das in diese Wannen, lasse es aushärten und da sieht man dann die Wachsblöcke. Genau. Die kann ich dann jederzeit, wenn ich will, also in den Kessel wieder heben. Für das habe ich da diesen kleinen Aufzug, mit dem kann ich den ganzen Raum abfahren. Ja. Oder der Imker nimmt es wieder nach Hause mit und lagert es bei sich zu Hause und bringt es irgendwann vorbei. Nicht? Die Goldbahn, die großen. Goldbahn, ja. Und da sieht man ganz schön diese Farbunterschiede. Gell? Das ist immer abhängig, war das Wabenmaterial schöner, war ein Deckelungswachs dabei, dann wird es um einiges heller. Mhm. Und das sind einfach diese Unterschiede dann. Und der hat nämlich ca. 30 Kilo, so ein Block, und naja, das wäre körperlich, das würde dann, weil es ist nämlich Wachs, ist ja Fett, ist ja alles schwer. Gell? Mit was putzt denn das eigentlich? Heißwasser. Ah ja. Wir haben da einen Heißwasserkreislauf, der läuft das Wasser den ganzen Tag mit 80 Grad oder 85 Grad im Kreis, weil wenn ich dann die Wasserleitung öffne, brauche ich ja sofort heißes Wasser. Ich kann nicht warten eine Zeit lang, bis das kalte Wasser weggegründet ist, weil dann stockt man gleich alles. Ja. Das Wasser das Beste, gell? Und wenn einmal ein Wachs im Rädel fest wird? Das nein, das kann nicht werden, weil die ganzen Rohrleitungen sind mit Dampfleitungen beheizt. Ah. Sonst würde das nicht funktionieren. Eben, weil wenn das, das Rohr, die zugefroren ist oder zugewachsen ist, das kriegst du ja sonst nie mehr auf. Es wird auch bei uns sowieso, jede Leitung, wenn ein Wachs durchpumpt ist, wird eben mit dem Heißwasser die ganze Leitung durchgespült. Ja, ja. Das ist ja deswegen schon wichtig, wenn ich einen Kunden mit einem eigenen Wachs habe, es sind ja sehr viele, was biologisch imkern, die dürfen ja kein Fremdwachs dazukriegen. Also da gehe ich einfach her, wenn ich das Wachs durchpumpt habe, lasse ich da in diesen Einlauftrichter das heiße Wasser reinrinnen und dann brauche ich nur auf der anderen Ende schauen, bis das Wachs durch ist und dann nimmt man das reine Wasser raus. Also da habe ich die Sicherheit, es ist die Leitung super durchgespült. Aber dein Betriebsmittel ist eigentlich heißes Wasser? Heißes Wasser und Dampf. Genau, und Dampf, aber praktisch die Energie, die Energie du brauchst, vom Wasser. Vom Wasserhaus machen und halt die Presse halt dann mit Druck brauchst du auch noch. Eben, das ist das ganze Geheimnis eigentlich. Ja. Und das ist halt natürlich für größere Mengen aufgebaut, nicht? Ja. Weil die kleine Anlage, was der Schwiegervater damals gehabt hat, war eben, wie schon gesagt, dieser Kupferkessel. Ja. Gefährlich ein bisschen mit der Beheizung. Ja. Und links und rechts hat er auch zwei kleine Spindelpressen stehen gehabt. Und da ist das genauso. Man hat aber damals keine solche Polyesterpresstücher genommen, sondern Jutesäcke. Ist immer ein Schöpfer reingeschöpft worden. Der saugt zusammen, die Platten dazwischen. Das nächste, bis einfach die Presse voll war. Mhm. Und der Dampf, was in diesen Dämpfer beim Kochen entstanden ist, hat er mit zwei Schläuche in diese zwei Pressen eingeleitet, dass die schön heiß bleibt. Ja. Und dann hat er alle paar Minuten die Spindel wieder müssen nachdrehen. War von der Ausbeute her spitze, aber von der Menge her bis begrenzt gewesen. Gell? Also, das. Und Wittelwende pressen, das passiert dann woanders? Ja, da können wir dann in den nächsten Abschnitt schauen. Dort stehen unsere Walzwerke. Gell? Ah ja, das heißt, das ist einmal ein zweigeteilter Betrieb. Oder gibt's was? Ja, es ist einfach räumlich von den Arbeits, weil hier drinnen ist es ja nie so reinlich. Ja, man sieht ja, ich habe immer diese Kartons aufgepickt, weil dann brauche ich nicht so viel putzen. Nicht? Wenn die dann einmal ziemlich schmutzig sind, reiße ich es ab und picke wieder neue auf. Die Hitze ist da natürlich, man muss sich vorstellen, immer wenn man einen Kessel aufmacht, der ganze Dampf strömt aus. Wir haben da im Sommer 35 Grad Temperatur drinnen. Also du schwitzt einfach wie in einer Boxstube. Gell? Das würde also auch bei der Mittelwandproduktion dann nicht funktionieren. Weil dort brauche ich ja ein kühlere Klima. Ja, da brauchst du ein geregeltes Klima. Da würde ich mit der Walzen gar nicht zum Fahren kommen. Nicht? Und ja, das ist einfach, wir machen das gern. Also der Manuel, mein Sohn, neben steht er. Also wir sind da drinnen eigentlich zuständig. Ja, im drüberen Bereich haben wir eigentlich einen Angestellten, der was die Produktion, weil es natürlich auch zwischendurch ab und zu, mein Sohn natürlich. Wir haben wirklich das Glück, dass von unseren vier Kindern, was wir haben, drei voll im Betrieb beschäftigt sind. Der Manuel in der Wachsküche. Wir in der Wachsstube, genau. Die Yvonne am Telefon. Die ist im Büro. Buchhaltung, genau. Kundenbetreuung. Und der Alexander hat eigentlich die Wachsverarbeitung schon übernommen. Weil ich habe mir nur mal den Handel gehalten. Ja. Ist eigentlich jetzt überall einteilbar, so muss man sagen. Okay. Ja. Und das vierte Kind macht ganz was anderes. Die ist in Wien Lehrerin. Ja, die hat sie dort ab. aber sie kommt zum Weihnachten noch heim. Ja, ist eh klar, genau. Was macht ihr? Ich mache es genauso, nach Oberösterreich, Weihnachten kommt man heim. Genau, sag ich da, ja. Ja, und ich meine, ich glaube, das ist eine gute Konstellation, wo man praktisch betrieblich ganz gut arbeiten kann. Wir haben im Frühjahr natürlich die meiste Arbeit, weil die kleinen Imker kommen erst dann drauf, wenn der Schwarm am Baum hängt, jetzt brauche ich Mittelwind. Ja. Und größere Imker sind natürlich eh schon vorausschauend, aber das geht einfach nicht anders. Und von die Imker, mit denen du es da hast, das sind ja praktisch berufliche Imker, genauso wie die im Vereinen organisierte Imker. So ist das, genau. Und wie ist das, also wie viele Berufsimker sind das? Oder hast du da. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Berufsimker wir haben, da müsste man den Präsidenten von dem Erwerbsimkerverband fragen. Aber im Verhältnis? Ist es halb-halb? Also ich meine es von meinen Kunden eigentlich. Es ist sicher so, dass zwei Drittel sicher die kleineren Imker sind und ein Drittel die größeren. Ja. Menschenmenge und vom Volumen her werden wahrscheinlich die Berufsimker ganz andere Mengen. Ja, weil die Mengen kommen mit ganz anderen Mengen. Das und ist zwar ganz andere Mengen. Ganz andere Mengen. Da kommt man auch mit 200, 300 Kilo nicht. Genau. Der kleine Imker kommt angefangen von 2 Kilo, was er vielleicht braucht. Wenn er das eigene umarbeiten haben will, dann muss er 20 Kilo Rohwachs haben oder 50 Kilo alt werden, weil darunter kann man einfach nicht die Anlage in Betrieb nehmen, das zahlt sich nicht aus. Gell? Aber von daher sind die großen Imker schon wesentlich größer in der Menge. Da ist eigentlich nichts anderes als wie der Lagerraum, was von draußen reinkommt. Ja. Wir haben da eigentlich all solche Transport-Kunststoffkisten. Das hat nämlich den Vorteil, wir kriegen ja auf die Säcke was undicht sind, wo Honig drinnen ist. Ja, ja. Und der würde dir sonst immer da unten ausrennen. Es wird dann warm, dann wird er schön flüssig. Da würdest du eigentlich mit dem Putzen eigentlich nie fertig werden. Den kann ich dann mit der Zeit wieder auswaschen, gell, ist kein Problem. Und die transportieren wir da einfach in den Lift rein, Materialaufzug rein. Gell. Sind auch vom Weinbau, schätze ich mir, gell? Haben wir auch solche eigentlich. Obstbauer haben wir einfach dann auch. Ja, ja. Das haben wir einfach. Das ist praktisch. Ja. Wir haben eigentlich die kleineren, die Weinbauern haben dann schon wesentlich größere. Ja. Und eben die Trennung zwischen Bio-Bienenwachs und konventionellen Bienenwachs. Genau. Das zum Beispiel, da, das ist an Alexander eigentlich sein Bereich, also mit der Bio-Organisation das Ganze immer zu abhandeln. Wir müssen da immer das ständig genau kennzeichnen. Ja. Und er hatte dann alle Jahre auch diese Prüfung von der Bio-Garantie Austria, wo wir da Mitglied sind. Und da geht es halt darum, dass die Wachsmengen, was wir da eingelagert haben, und die Wachsmengen, was wir verkauft haben, dass das mit der Inventur zusammenpasst. Der Schwund irgendwo ist immer ein bisschen vorhanden, das ist ganz aber klar. Aber es soll nicht mehr sein. Ja, weil es gibt ja jetzt bei der Bioschiene also zwei Varianten. Es gibt einmal dieses rückstandsfreie Wachs. Ja. Das dürfen, seit voriges Jahr haben sie uns das mitgeteilt, wobei aber das nicht unsere Aufgabe ist. Imker, der was von konventionell auf Bio umsteigt, darf, wenn sein Wachs Rückstandstände enthält, darf das Rückstandsfreie verwenden. Ein Imker, was bereits biozertifiziert ist, bei irgendeiner Bio-Organisation, er will erweitern und braucht dann auch wieder Mittelweinde, darf nur mehr Bio-Wachs von zertifizierten Betrieben verwenden. Mhm. Und das muss jetzt der Kunde selbst wissen, wenn er zu uns kommt oder bei Internet bestellt, was für ein Wachs er braucht. Gell? Mhm. Weil einfach die sagen, wir wollen das Rückstandsfreie, was ja von was Gott woher eingeführt wird. Von Untersuchung her ist es in Ordnung. Man findet die Sachen, was man nachschaut, einfach nicht an, ist als rückstandsfrei zertifiziert, aber das will man jetzt ein bisschen zurückdrängen, dass unsere Bio-Imker, die was schon überschüssiges Wachs verkaufen können, auch dadurch ins Geschäft kommen. Es ist natürlich preislich jetzt schon ein gewaltiger Unterschied. Ein rückstandsfreies Wachs ist jetzt, oder die Mittelwand spreche ich jetzt, ist im Verkauf bei 22,50 Euro. Und ein Bio, reines von einem Biobetrieb zertifiziert, sind wir jetzt mit 28,90 Euro. Gell? Mhm. Also da ist natürlich eine gewaltige Spanne, aber wir müssen das auch um 15 Euro schon einkaufen. Nicht? Und das ist natürlich, wenn man es machen muss, kann man es sich eh nicht aussuchen. Kann man es sich eh nicht. Es muss sich der Imker dann überlegen, kriege ich das über meinen Honigpreis praktisch herein, wo sie da mehr Aufwand haben. Nicht? Genau. Weil ja andere Auflagen ja auch noch nicht. Genau. Ja. Nein, das ist ja die Steuerung. Bio ist ja ein Steuerungsmechanismus. Aber die Imker berichten, also die sagen, in diese Naturkostläden, Bioläden, kommst du dann viel leichter mit einem zertifizierten Biohonig ins Geschäft, als wenn du einen normalen hast. Nicht? Mhm. Weil da. Mhm. Ja. Hoppa. Ja, nur dass er mich kann. Grüß Gott. Ja, wir sind da jetzt praktisch in unserem Walzraum. Hier hinten sehen wir praktisch das älteste Verfahren. Also da hat man aus dem flüssigen Wachs über eine Wachsbandmaschine ein glattes Wachsband erzeugt. Ja. Und das läuft dann in die Prägewalzen rein. Ja. Es ist das älteste Verfahren. Hat praktisch den Nachteil, ich habe zwei Arbeitsgänge und ich kann den Abschnitt, was mir bei der Produktion abfällt, links und rechts, habe nicht die Möglichkeit, dass ich das gleich wieder einschmelze. Mhm. Hier bei der neueren Variante rinnt ja das flüssige Wachs in zwischen diese gravierten Prägewalzen in flüssiger Form. Ja. Je mehr ich da öffne, umso breiter wird das Ganze. Ja. Und den Abschnitt, weil das muss man ja ca. 1 cm, 2 cm breit einstellen, kann ich sofort wieder in das flüssige Wachs reingeben. Das schaut aus wie eine Druckmaschine, eine Druckerpresse eigentlich, mit so Druckwalzen. Und es wird ja eigentlich gedruckt auf eine gewisse Weise. Ja, gegossen nennt sich das. Gegossen, aber das Profil eingeprägt eben. Und das hat eine bestimmte Größe, da darfst du keine Fehler machen, auch von der Dicke her wahrscheinlich. Wir können da bei dieser Maschine die Mittelwandstärke variieren, wie es der Imker haben will. Wir haben eine Standardstärke, wo es eigentlich die meisten passt. Aber zum Beispiel auch, es kommt immer wieder vor, wenn ein Imker zum Imkern beginnt und er muss die Mittelwände kaufen, dann hätte er es relativ dünn, weil dann kriegt er auf ein Kilo mehr Stückzahl auf. Nicht? Ich rede jetzt von zum Beispiel beim Einheitsmaß, das ist ja unser gängigstes Maß. Ja. Da habe ich eine Variante, also von 10 Stück auf den Kilo, was relativ stark ist, bis zu 16 Stück auf den Kilo. Naja, wenn man spart, dann ist das ja schon ein Unterschied. Hat allerdings dann den Nachteil, dass er sich beim Einlöten in die Rähmchen schwerer tut, weil das ja sehr dünn ist. Und beim Schleudern? Und beim Schleudern auch, dass sie brechen. Dass sie leichter brechen. Ja. Also es wird eh eigentlich die stärkere Variante bevorzugt. Bei 12 Stück, 13 Stück auf 1 Kilo, das ist auch die gängige Art. Gell? Und diese Maschine, ihr habt sie ja selber gebaut? Nein. Die wird von Deutschland, Firma Ricci ist ja führend da weltweit bei diesen Maschinen und von denen haben wir einfach die gekauft. Das war eigentlich die erste Maschine, die hat jetzt auch schon 25 Jahre auf dem Buckel und vor 6 Jahren, ich glaube 6 Jahre ist es her, wie der Alexander zu Hause geblieben ist, dann haben wir uns die zweite Maschine angekauft. Gell? Also zwei Produktionseinheiten. Ja, ist im Prinzip in der Arbeitsablauf die gleiche, nur hat man da schon ein bisschen also das modernisiert. Gell? Ja, wie schon gesagt, der Arbeitsablauf folgend, das Wachs wird ja von vorn daher gepumpt, Leitungen alle beheizt, kommt einmal in diesen großen Behälter. Der hat ca. 130 Kilo Inhalt. Der ist auch wieder doppelmantig. Da ist allerdings kein Dampf drinnen, sondern mit Wasser befüllt und mit dieser elektrischen Heizspirale aufgeheizt. Weil da habe ich eigentlich nur mehr die Funktion, dass man das Wachs bei ca. 80, 85 Grad bei Temperatur hält. Mhm. Also das wollte ich nämlich fragen, mit der Temperatur wird es dann, ja. Da muss ja das gekühlt ja auch werden. Genau, ja. Es kommt dann praktisch vom großen Kessel, bringt man das Wachs in diesen kleinen Wachsschmelzkessel. Ist da mit dem Schwimmer praktisch verbunden, damit es immer gleichmäßig nachläuft. Und rinnt dann von da in weiterer Folge zwischen die Prägewalzen. Und die Prägewalzen werden da links und rechts durch diese Berieselung gekühlt. Ah, ja. Das ist praktisch ein Kreislauf. Ich habe da innen, unten drin eine Wanne, wo das Wasser drinnen ist und wird dann von außen mit einem Kühlaggregat über eine Kühlleitung zurückgekühlt. Wir haben da ca. 25 Grad, also optimale Temperatur. Im Sommer geht es manchmal sogar ein bisschen höher auf. Dann muss ich einfach die Drehzahl verringern. Weil ich muss immer so laufen, dass die Walzen das inzwischen zwischen die Zellen genau schön erstarrt. Sobald es zu weich ist, fängt man das Ganze zum Einreißen an und dann kann es passieren, dass das ganze Band reißt. Gell? Aber das finde ich das Schöne, schlimmstenfalls schmeißt man das Ganze wieder zurück. Aber darfst du das dann reinschmeißen oben oder, ich kann das, oder einfach draußen den Kreislauf wieder da, rein? Nein, einfach da oben wieder rein. Ja, genau. Und es geht nichts verloren, nein, hat man sich halt einfach, muss man halt noch mal arbeiten. Aber das ist ja wichtig, wenn ich für den Imker das eigene Wachs verarbeite. Ich habe zuletzt dann nur, wenn da der Kessel leer wird, läuft das Wachsband immer schmäler zusammen und da hat er dann vielleicht 1 Kilo, was er dann an Rest Opferstücke wieder mitnimmt. Das kann er beim nächsten Mal wieder zugeben. Gell? Das ist das Optimale. Und kann man, wie leidet Wachs eigentlich durchs Erhitzen? Immer wahrscheinlich, wenn man ständig erhitzt, wird es irgendwann einmal auch, weil es ein organisches Material ist, geschehen. Aber im Normalbetrieb eigentlich? Also ich würde sagen, bei der Dampferhitzung, wie es wir machen, hat es sicher keine Nebenwirkung. Andere, das wissen wir ja, die was zum Beispiel die Kerzenherstellung im Kleinen, die machen ja manchmal den Fehler, dass sie auf eine Herdplatte ein Gefäß raufstellen und das Wachs reingeben. Großer Fehler. Und das wird dann durch die Erhitzung, es ist viel zu heiß, verfärbt sich ins Bräunliche. Weil da muss der Imker hergehen, dass er einmal einen größeren Häfen draufstellt, den mit Wasser befüllt und einen zweiten Häfen in den Wasser reinstellt. Dann habe ich ja indirekte Aufwärmung. Nicht? Dadurch ist das praktisch dann, dass sich das Wachs nicht verfärbt. So verfärbt sich sicher, ja? Aber bei Dampferhitzung nicht. Es wird im Gegenfall, sogar, wie schon gesagt, durch das Wasser, durch das Kochen von der Farbe her schöner. Schöner, ne? Also es hält sogar auf. Das heißt, das ist so ein praktisch mit 2 Produktionseinheiten und eine dritte hinten, ja. Macht sie Mittelwände und das ist ja das, die verschiedenen Maße, muss man genau abmessen. Und das wird dann verpackt und wird dann schon, das ist dann schon ein Lager. Ja, wir haben dort diese Vorratslager, das was wir jetzt eigentlich schon vorproduzieren, ja. Weil in der Hauptsaison wird man ja sonst mit der Produktion nicht nachkommen. Die Eigenwachsfarben fällt an und die gängigen Maße musst du alle immer auf Lager haben. Gell? Und das ist ja die Erfahrung, dass man weiß, wie viel man die Materialflüsse... Ja, kann man sich schon orientieren. Wir haben ja eigentlich bei uns den großen Nachteil, dass wir so viele verschiedene Rähmchenmaße haben. Ja. Unser Nachbarland Slowenien hat im ganzen Land ein Maß. Also die tun sie leicht. Gell? Mhm. Weltweit gibt es zweimal, also Langstraat und Dadand, was in der Weltimkerei. Seinerzeit hat bei uns jeder Imker, was damals ein bisschen einen besseren Ruf gehabt hat, sein eigenes Maß ausgegeben. Ja, jeder Imker die eigene Meinung. Und das bringen wir halt nicht mehr weg. Auch bei uns in den Imkerschulen arbeiten ja unterschiedlich. Ja, die einen forcieren das Maß, die anderen das. Ja. Aber wir stellen uns einfach dadurch schon ein. Und vom Markt her Österreich wir haben mit Internet natürlich ist... Ja, wir sind da eigentlich jetzt schon über unsere Landesgrenzen auch im Geschäft, aber hauptsächlich ist Österreich, ja. Und da haben wir eigentlich die Kunden mit dem Eigenwachs, also die kommen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Die haben oft also Anreisen von 3-4 Stunden bis da sind und da ist es entscheidend, dass er am gleichen Tag oder wenn er wirklich so eine große Menge hat, mit einmal Nächtigung das Ganze wieder mitnehmen kann, weil das, sonst müsste er ja wieder das, den gleichen Weg machen. Nicht? Gut, ist ja eine schöne Gegend, also Südoststeiermark, ja, da ein bisschen wandern, sage ich mal. Ja, wir sind ja da eigentlich Südoststeiermark oder südöstlichen Teil von Österreich, nicht? Ungarn haben, ist das nächste, oder? Oder nein, Slowenien. Slowenien. Aber Ungarn ist auch nicht weit weg. Es ist ein bisschen östlich, nordöstlich. 30 Kilometer, oder? Ja, genau. Ja. 35 Kilometer werden es sein. Da gibt es dann das Dreiländereck. Ja, ja. Slowenien, Ungarn und Österreich. Ja, nicht? Ja. Die Region ist ja eigentlich bekannt einmal durch den Begriff das Thermenland. Ja. Es ist Bad Ratzkersburg. Von der ganzen Oststeiermark, von Hartberg sind die nach der Reihe, es geht bis über Slowenien, weit nach Kroatien, aber sind die Heißwasserquellen, was man erschlossen hat. Und seit 10 Jahren haben wir auch den zweiten Begriff, das steirische Vulkanland. Ah, ihr seid's die. Da wollten sie doch einmal Ortsschilder, glaube ich, umtaufen, oder? Ja. Die Vulkan. Also man wollte eigentlich Entschuldigung, das hat vor 2 Jahren den Bezirk in Vulkanland. Genau, benennen. Bezirk, richtig, ja. Hätte mir aber gefallen. Ist nicht durchgegangen, weil es zu politisch war. Schade. Also man hat sich nicht einigen können. Warst du dafür? Weißt du dafür? War mir eigentlich egal. Oder wurscht, ja. Ja. Aber Vulkan, ich finde... Man sieht ja hier, weil man da, heute ist leider die Sicht nicht so schön, unsere Hügel sind alle so ein bisschen so kegelförmig. Ja, ja, ja, ja. Das sind alles, die Geologen haben das eindeutig festgestellt, alles die erloschenen Vulkane. Wenn ich da die 2 Kilometer zur Gemeinde Klöch, wo wir dazugehören, fahre, dann sehe ich ein riesengroßes Basaltwerk, reines Vulkangestein. Also da wird abgebaut, also ist irrsinnig gut für Untergrund, verdichtet sich ganz gut, also da sieht man das Ganze genau. Der Berg hinter uns da, das ist die höchste Erhebung, reines Vulkangestein. So gesehen hätte es schon gestimmt. Und ich finde eigentlich, dass man ruhig einmal so Bezirksnamen einmal verändern kann. Warum soll das tausende Jahre immer gleich sein? Immer, wenn es nicht so viel Marketing ist. Also Vulkanland war halt so, glaube ich, diesen Tick zu viel, also was man halt nicht mehr geschafft hat, dass man durchbringt. Das hat man nicht. Aber jetzt nennen wir uns einfach Südoststeiermark. Wir haben auf die Autokennzeichen SO oben. Ah, ja, ja. Und SO kommt von? Südoststeiermark, die Abkürzung. Ach so, wirklich? Also SO ist die Bezirke? Die 2 Bezirke sind da zusammengeführt worden, Bezirk Feldbach und Rackersburg. Und das nennt sie jetzt Südoststeiermark. Verstehe. Und Feldbach, ist da der Feldbacher Zwieberg her? Nein. Ja, genau. Ja, richtig. So kennt man es. Ja. Und ich muss auch sagen, also beim Herfahren, ich bin von Graz gekommen, jetzt dann mit dem Auto, und es wird eine andere Landschaft, die man eigentlich so in Österreich nicht sieht. Es ist, also ich kenne es von der Südsteiermark von meinem Onkel, also so dieses Remschnick grenzt zu Slowenien, ist eine eigene, aber bei euch ist nur mehr anders. Und das sieht man so in Österreich eigentlich nicht. Ja, es ist auch, wir haben ein sehr mildes Klima. Ja. Das fängt im Frühjahr schon relativ Imker, wir erzählen sie immer, wie wir in der Entwicklung weiter voraus sind, gell. Sonderkulturen gedeihen bei uns dann natürlich. Zum Beispiel Holler wird sehr viel angebaut. Das braucht man als Farbstoff in der Industrie. Oder Aronia ist zum Beispiel so eine Frucht. Gell? Da haben sich die Bauern auf das spezialisiert. Hauptsächlich ist, was ist das? Ja, das ist eine Beere. Die hat sehr viel Antioxidantien und wird in der, ich weiß nicht genau, wo es das hinliefert, ich glaube sogar in die Pharmazie liefern sie das. Ja? Aronia. Aronia, ja. Aronia. Aronia. Ja, und dadurch, also dass wir so ein gutes Klima haben, ist es eigentlich eine relativ gute Gegend für Weinbau, ist natürlich bei uns hauptsächlich. Klöch ist ja bekannt, nicht? Und auch der Obstbau, ja. Na, dann schlage ich vor, dann setzen wir sie nieder und reden einmal in Ruhe und schauen wir sie an, was wir sie aufgeschrieben haben, was wir eigentlich noch bereden möchten. Genau. Gut. Sehr gut. So, Erich, jetzt musst du mir nur sagen, wie ist es weitergegangen mit dem Betrieb, der da gesagt hat, der war schon moderner wie ihr praktisch. Ja. Jetzt steigen wir wieder an dieser Geschichte ein. Wir haben uns eigentlich das dort angesehen und er hat genau schon seine fixen Vorstellungen gehabt, was er für diese Anlage haben will. Er verkauft alles in einen, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht. Mhm. Für mich war es natürlich, weil ich ein bisschen auf Technik ja immer geschaut habe, habe ich das abgecheckt, habe ich gesehen, es ist eigentlich schon ein gewaltiger Fortschritt in der Leistung gegenüber dieser Handarbeit, was wir haben. Mhm. Man, die Mittelwandmaschine hat damals auch keine Schneidemaschine hinten nebenan gehabt. Wir haben praktisch diese Wachsbänder rausgezogen, haben es dann auch händisch beschnitten, aber es war eigentlich von der Leistung her schon wesentlich mehr. Ja. Kurz gesagt, wir haben uns geeinigt. Dieser Mann war wirklich so, also toll. Er hat die Anlage, haben wir zu uns hergeliefert, ist selbst hergekommen, hat die Anlage in Betrieb genommen, jeden Handgriff genau erklärt, wie wir das machen müssen, weil für uns war das eigentlich ein Neuland. Ja. Und diese für ihm hat es aber so viel gegeben, dass sein Betrieb irgendwo weiterläuft. Mhm. Also er war so begeistert davon und wir haben noch jahrelang Kontakt gehabt nachher. Er ist in diese Gegend Urlaub gekommen, hat aber schon immer gesehen, dass ich schon viel weiterentwickelt habe. Und das hat ihm natürlich... Ah. Also, und dieser Mann, muss ich sagen, ist De Zorda, hat er geheißen, Hans De Zorda, ist erst vor 3 Jahren im Alter von 95 Jahren in einem Altersheim verstorben. Ja. Und immer interessiert an dem, was du machst. Von der Imkerseite her hat auch sehr viel Bienen gehabt. und aber ein richtig, also das war reiner Glücksfall, gell? Also das war eigentlich dann der Einstieg praktisch in die maschinelle Mittelwandfertigung. Und diese Wachsszene, wenn du vielleicht von deiner Sicht aus beschreibst, sind das mehrere kleine Betriebe in Österreich oder im deutschsprachigen Raum oder gibt es da wenige Städten, die eigentlich ernstzunehmende Konkurrenten sind, weil sie so groß sind? Also ich würde sagen, in Österreich, was mir bekannt ist, sind, glaube ich, 3 Betriebe in unserer Größenordnung. Mhm. Und dann gibt es noch einige kleinere Betriebe, also die, was das in Ein-Mann-Betrieb eigentlich fertigen. Gell? Und größere, so richtig? Also Wachsfabriken haben wir in Österreich eigentlich keine. Ich kenne in Deutschland einige. Mhm. Also das ist eigentlich, wo man dann sagen muss, Bienenwachs eigentlich nur mehr eine kleine Nische. Mhm. Die sind auf anderen Wachsen spezialisiert und haben mit Kosmetikfirmen Lieferverträge, haben mit pharmazeutischen Firmen Lieferverträge. Bienenwachs ist ein Nischenprodukt. Gell? Weil diese Bienenwachs als Komponente ja wirklich auch nicht nur in der Imkerei verwendet wird. Also Pharmazie, dann glaube ich bei den Gummibärli als Trennmittel und solche Sachen. Ja, also das ist eigentlich in den letzten Jahren, also auf immer mehr Bereiche, Anfang waren sie nur die Kerzen praktisch, was man auf Bienenwachs schon immer gefertigt hat. Mhm. Vielleicht am Anfang nur die kirchlichen Organisationen. Dann sind ja in die letzten Jahre diese Kautschuk-Gießformen auf den Markt gekommen. Sehr viele Imker machen das ja heutzutage problemlos. Mhm. Und das hat natürlich sehr viel Wachs vom Markt gezogen. Gummibärchen waren ja eine der ersten praktisch, was das Bienenwachs als Trennmittel eingesetzt haben. Wir haben vor Jahren von einer Firma, eine Genussmittelfirma, eine Anfrage gekriegt. Sie brauchen auch Bienenwachs. Von Schnitten ist da gegangen. Manner Schnitten war es zum Beispiel. Hätten die gebraucht zu einem Produkt dazu. Schuhpaste gibt es mit Bienenwachs. Die Möbelpolituren sind mit Bienenwachs. Und natürlich, die Kosmetikfirmen steigen auch immer mehr von ihren Salbengrundlagen, von den Erdölprodukten weg auf tierische und pflanzliche Wachse, weil das wissen wir von unseren Wachsfirmen, von den Wachsfabriken von Deutschland. Die haben dort Lieferverträge. Und am meisten natürlich ist das Bienenwachs, oder am teuersten ist es in der Pharmazie. Mhm. Aber nur ist es dort für einen kleinen Betrieb komplett unmöglich, dorthin zu liefern, weil dort braucht man mal so einen Stapel von Zertifikate und Analysen. Ja, ja. Aber wenn man es dorthin, weil es ist ja so, Bienenwachs haben alle Untersuchungen gezeigt, wenn der Mensch das Bienenwachs aufnimmt, er isst es, er scheidet es in haargleicher Form aus, als wie es eingenommen hat. Es findet im Körper keine Veränderung statt. Mhm. Und ich schätze, das wird bei der Pharmazie wahrscheinlich ein ausschlaggebender Punkt sein, also dass da keine Nebenwirkungen oder irgendwas zu befürchten ist. Ne? Und du hast es ja im Rundgang angesprochen, also mengenmäßig ist einfach wirklich weniger da, als gebraucht wird. Ist momentan leider schon so, ja. Wie kommt es zu dieser... zu dem Defizit? Zum Defizit kommt es eigentlich so, dass zum einen, muss man sagen, wie schon gesagt, das Bienenwachs in sehr vielen Bereichen jetzt verwendet wird, wo man das früher in der Menge nicht getan hat. Weil der Kreislauf sonst wäre ja an sich halbwegs geschlossen. Das würde sich, ja? Die Völkerzahl ist ja weltweit in die letzten Jahre gesunken durch das Bienensterben. Mhm. Das ist einmal das Nächste. Und dann muss ich sagen, von meiner Sicht aus, also die Wachsausbeute bei der Verarbeitung ist bei weitem nicht das, was man erreichen könnte. Die Wachsbetriebe, die haben ja die Möglichkeit, das wirklich rationell zu bewirtschaften. Ein kleiner Imker hat das nicht, hat die Möglichkeit nicht, weil er einfach diese Anlagen sich nicht leisten könnte. Es würde allerdings ja schon reichen, wenn er eine Wachspresse, eine kleine hätte, wo er das Ras pressen könnte. Das wäre ja das Um und Auf. Ja, ja. Nur also aufkochen und den Überschuss wegrennen, das ist zu wenig. Aber dadurch produziert er praktisch in seinem eigenen Kreislauf weniger Wachs, wie er braucht, und er muss eigentlich zukaufen. Man merkt es, die Imker kommen mit dem eigenen Wachs, haben gar nicht die Völkerzahl erweitert, brauchen aber immer ein paar Kilo Mittelwände dazu. Ja, ja, weil das ist ja eine eigene Geschichte, der Wachskreislauf, und im letzten Bienenaktuell, im Österreichischen, war das ja auch wieder erwähnt vom Wolfgang Wimmer. Wolfgang Wimmer, genau. Und der hat aber wieder beigeschlossen zu diesen regelmäßigen Monatsberichten, wie man das Varroa-Konzept auch wieder die Wachskomponente. Ja, ja. Und für mich als jetzt 2 Jahre noch nicht erfahrenen Imker ist eben das ein wichtiges Thema. Also dieser Kreislauf, das ist eine spannende Geschichte. Weil es wäre ja eigentlich für einen Imker, könnte ja nichts Besseres passieren, wenn er Wachsüberschuss hätte. Mhm. Ja, der Wachspreis hat sich in den letzten 5 Jahren, ich rede jetzt nicht von Bio-Wachs, sondern nur von normalen, konventionellen Wachs, verdoppelt. Ah. Wir haben vor 5 Jahren dem Imker 3 Euro fürs Kilo Rohwachs bezahlt. Mhm. Jetzt bezahlen wir 6 Euro. Das heißt, theoretisch könnte man sich ja Bienen halten fürs Wachs machen. Wäre auch möglich, ja. Wäre vielleicht ein Anreiz, ja. Oder müssen wir es mal durchrechnen. Durchrechnen. Genau. Weil das ginge natürlich dann nur auf Kosten von irgendwas anderes. Von Honig wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist der Honig, liefert mehr Wert, also dass man sie nicht unbedingt jetzt Bienen fürs Wachs machen muss. Das könnte sein. Aber das, wer weiß, wie sie das sind. Vielleicht kommt es noch einmal, ja. Wie ist denn das eigentlich mit dem, da gibt es diese Varroa-Behandlungsmittel, die sich dann im Wachs dann aufsummieren, weil Wachs ja fettlöslich ist und der Honig natürlich dann wasserlöslich und frei ist von diesen Schadstoffen oder freier. Ist das bei euch auch ein Thema in eurer Arbeit? Ja, also wir haben ja unser Wachs auch ab und zu schon analysieren lassen. Ja. Deutschland, Dr. Wallner, Universität Hohenheim haben ja das Labor. Es gibt auch noch ein zweites. Also im Wachs drinnen sind diese fettlöslichen Substanzen sehr lange nachweisbar. Mhm. Man findet bei uns jetzt zum Beispiel im Wachs noch drinnen, seinerzeit haben die Imker die Wachsmotte mit diesem Imkerglobol, das waren solche Kugeln, behandelt, findet man auch. Das D209, das war Flüssigkeit, findet man in Wachs drin. Das ist aber jetzt doch schon Jahrzehnte zurück. Also, und das ist wegen diesen Kreisläufen, dass man praktisch immer noch eine Spur quasi von Großvaters Wachs in seinen Wachsen hat, wenn man nicht komplett auf neue Mittelwände umstellt. Im Wachs sammelt sich halt alles, was fettlöslich ist. Von den neueren Varroa-Bekämpfungsmitteln, also Jack Might ist zum Beispiel jetzt wieder am Markt, bei Varol gibt es am Markt, Berizin, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob es verfügbar ist, aber diese Mittel sind im Wachs drin. Gell? Die anderen, Oxalsäure, Ameisensäure, passiert beim Wachs eigentlich nichts. Da ist eher beim Honig dann die Gefahr, gell? Dass er zu viel, weil das ist wasserlöslich. Und auch die Antibiotika, muss man dazu sagen, sind wasserlöslich. Ah, das geht eh ins Honig. Ah ja. Eh in den Honig. Und ihr seid dann praktisch, eure Linien sind dann normales Wachs, rückstandsfreies Wachs und Bio-Wachs. Und das rückstandsfreie Wachs, das kommt tatsächlich auch aus Marokko. Ja, das Dr. Wallner machte kein Geheimnis. Er hat nach Afrika. Dr. Wallner ist wer? Das ist der Leiter von der Universität Hohenheim in Deutschland. Ja. Von dem beziehen wir eigentlich das rückstandsfreie Wachs. Ah, okay. In Zentralafrika gibt es wahrscheinlich Gebiete. Sind das Urwälder? Ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Dort kann man das Wachs ernten und ist rückstandsfrei, nicht? Und rückstandsfrei. Und Da bezieht sie auch Wachs her. Wir brauchen das rückstandsfreie eben für diese Imker, die Umstellungsbetriebe sind. Die dürfen nach wie vor das rückstandsfreie Wachs verwenden. Oder eben die praktisch EK-Bio-Zertifizierung wollen, aber die neu einsteigen, wie wir zum Beispiel. Ja. Wir sind in der Stadt ohne Bio. Da war eben, dass wir mit neuen Mittelwänden beginnen, keine Altlasten haben. Ja. Und da habe ich bei rückstandsfreies Mittelwandwachs. Das ist aber eben aus Afrika gekommen. Das kann das aus Afrika. Das hat sich noch Tabak gerochen. Ja, da gibt's die. Was war das? Ja, man sagt, also unten wird das Wachs in Jutesäcke, also gepresst, ja, und bei der Ernte, bei der Bienenabernte wird sehr viel geraucht, weil man muss ja die Bienen aus diesen, aha, vor allem wird es wahrscheinlich auch Wildbau sein, ja, vertreiben, nicht? Ah, ja. Und das macht dann eigentlich diesen tabakförmigen Geruch. Auch die Farbe ist manchmal so ins Bräunliche. Genau, genau. Ja. Aber nichts Schlechtes. Also, der Dr. Wallner sagt, also die Bienen nehmen es normal auf, ja, und wenn sie im Stock drinnen einmal sind, auch später nach eine Saison merkst du eigentlich gar nichts. Ja, ja. Und da schaut es wieder mit dem Bio, also mit dem rückstandfreien Wachs, was von Neuseeland und von Australien kommt. Aha. Das hat eine helle Farbe. Ja. Da glaubt man fast, das Wachs ist auf der Sonne gebleicht worden. Mhm. Und einen ganz süßlichen Duft. Das, aha, ist unterschiedlich, gell? Ah, ja. Aber wir haben da eigentlich keinen Einfluss. Also von wo wir es gerade beziehen, also das hängt immer von Lieferanten ab. Gell? Aber immer auf Afrika ist jetzt, habe ich gerade wieder was gehört, ein aufstrebender Kontinent. Viele Dinge funktionieren schon sehr gut. Ja. Und daher auch, warum nicht auch Wachs, ja, aus Afrika beziehen? Ja. Es war einmal seinerzeit so nebenbei der Schwiegervater. Hat eigentlich nach Tunesien seinerzeit, ja, Mittelwände geliefert. Und zwar der Leiter der steirischen Imkerschule, das war der Dr. Pretschka, mhm, Dr. Reinbrecht und ein Imker, Ilmeier hat er geheißen, die haben für einen deutschen Unternehmer in Tunesien mitten in der Orangenplantagen eine Bienenzucht aufgebaut. Und da hat der Bernhard seinerzeit die Mittelwände geliefert. Dort jetzt kommt das Mitte wahrscheinlich wieder zurück. Ich habe ein bisschen nachgelesen und nachgeschlagen. Also der Bienenwachs wird Cera alba, das Weiße, genannt und Cera, wie heißt das, Gelbe? Ah, das muss ich nochmal nachschauen. Wie auch immer. Ja. Und dieser gelbe Farbstoff, das ist eigentlich von den Pollen, von Pollenöl, glaube ich, heißt es. Und dort wiederum ist es ein Carotin. Mhm. Also gelb ist es scheinbar in der Natur immer Karotte oder halt Carotin. Und das Bienenwachs selbst, das sind Ester, chemische Verbindungen, jetzt Pflanzenwachse und eben die Bienenwachse. Mhm. Und das andere sind diese ganzen erdölbasierenden Wachse. Ja, ja. Hat es eigentlich da nie Geschichten gegeben, dass man irgendwas mit Erdölprodukten macht? Nein, das war immer Bienenwachs für Bienen. Man hat immer ein bisschen gemunkelt, dass man Bienenwachs seinerzeit also mit Paraffin, ja, vermischt hätte. Ich meine, ich kann das natürlich nicht sagen, ob das gestimmt hat. Ja. Sehr irritiert waren die Imker oft auch bei den zwei Mittelwandproduktionsmaschinen. Das eine, die gewalzten Mittelwände, mhm, wo man ja aus dem flüssigen Wachs ein Wachsband anfertigt und, mhm, dieses Wachsband in erweichten Zustand, nicht im flüssigen Zustand, durch die Prägewalze läuft. Die Mittelwand, wenn ich die dann angreife, ist elastisch, sie, mhm, ist biegsam. Ja. Das zweite Verfahren, was man ja später entwickelt hat, war das Gießverfahren. Da rinnt das heiße, flüssige Wachs auf die Prägewalze. Ja. Die Prägewalze ist gekühlt. Es wird praktisch abgeschreckt, mhm, und es kriegt eine innere Spannung. Ah. Und im kalten Zustand ist das so deutlich dann der Unterschied. Wenn ich eine gewalzte Mittelwand zum Boden fallen lasse, passiert die gar nichts. Ah. Die ist elastisch. Eine gegossene Mittelwand zerspringt die in zig Stücke. Ah, ja. Was haben die Imker daraus abgeleitet? Bei der einen Wachs ist Paraffin dabei. Ja, verstehe. Dabei war es nur die Verarbeitung. Und wie macht ihr eigentlich eine Qualitätskontrolle? Müsst ihr da jede Charge testen oder chemisch analysieren? Oder ist es im Wesentlichen ein Durchlauf? Und beim konventionellen Wachs brauchen wir eigentlich in dem Sinn gar nichts machen. Ja. Weil wir haben da in dieser großen Wanne Wachs von zig Imkern drinnen. Also wenn eines besser ist, eines schlechter, da kann man das einfach sowieso nicht vermeiden. Ich habe da eine durchschnittliche Charge. Genau. Ich könnte, wenn ich wissen wollte, wie ist das Wachs, ab und zu eine Wachsanalyse machen lassen, dann kriege ich mein Ergebnis. Ja. habe ich auch schon gemacht. Dr. Wallner sagt, ja, wir liegen im Schnitt, was auch in Deutschland der Schnitt ist, also von diesen Rückständen oder was da drinnen ist. Und das ist eigentlich normal, nicht? Und damit sind wir zufrieden. Beim anderen Wachs, rückstandsfreies Wachs, wenn wir eins kaufen, kriegen wir auch praktisch beim Einkauf die Analyse mitgeliefert. Ja, wenn wir von Imker ein biozertifiziertes kaufen, muss der Imker das Zertifikat uns mitliefern. Er muss dann eine Wachsprobe nehmen, gibt es dann beim Landesverband meistens ab, das schicken das alles dann nach Deutschland, weil wir in Österreich haben kein akkreditiertes Labor, das ist das. Wir haben zwar auch Wachsanalysen, aber die werden nicht anerkannt, sehr teuer, glaube ich, und dann muss er mir das geben. Und das wird auch von der Bio-Organisation Austria, die was uns kontrolliert, anerkannt. Und die für euch ist praktisch die Farbe unterschiedlich, die ihr bemerkt. Merkt ihr auch was in der Art des Wachses? Ja, also Entdeckelungswachs. Wenn einer reines Entdeckelungswachs verarbeiten lässt, dann ist es spröd. Dann ist es um einiges spröder, als wie das Wachs, was von den Altwaben gemischt ist. Das sieht man ganz deutlich. Ja. Es ist bei der Maschine oft so, in der Früh der Raum ist kalt. Ja. Die Walzen sind sehr gekalt noch. Also es braucht dann wirklich ein paar Minuten, bis sie das durchwärmt hat. Und wenn man da das Band dann rausziehen will, weil muss ich das Band ja mal rausziehen, kann es passieren, dass der das Wachsband direkt abbricht. Ja. Das ist beim Entdeckelungswachs ganz extrem. Und halt auch für euch ein Faktor, wie rein es ist, also wie gut gefiltert es dann letztlich in ist. In dem Sinn, das macht sie ja dann ihr. Machen wir ja nur also für die Mittelwände eine Schwerkraftklärung. Aha. Das heißt, das Wachs wird bei 80 Grad 24 Stunden bei Temperatur gehalten. In derer Zeit setzt sich der grobe Schmutz sowieso, geht sowieso relativ schnell nach unten. Was sehr langsam sich absetzt, beziehungsweise ganz kriegt man gar nicht raus, das ist der Blütenstand. Ja, genau. Das ist einfach, aber das spielt ja bei der Mittelwand keine Rolle, weil das ist ja für die Bienen ein Produkt, mit dem sie ja praktisch ständig in Berührung sind. Genau. Ganz anders schaut es dann bei der Kerzenproduktion aus. Da hat der Blütenstaub dann schon einen gewissen Nachteil, weil er verklebt mich, wenn zu viel drinnen ist, denn die feinen Bohren vom Kerzendocht. Und die haben ja die Aufgabe, durch die Flamme entsteht ja ein Wachs, flüssiges Wachsbad, das zur Flammenspitze zu transportieren. Und wenn da zu viel Pollen drinnen ist, funktioniert die Kapillarwirkung nicht mehr. Ja, und dann kommt der Imker und sagt, meine Kerze brennt nicht. Oder es wird immer wieder gesagt, Bienenwachskerzen brennen nicht so gut wie die Paraffinkerzen. So. Stimmt in dem Sinn gar nicht. Es ist nur der Unterschied, ein Paraffin, was ich kaufe und eine Kerze produziere oder eine Kerze mit kaufe, ist ja filtriert worden. Und genauso ist es bei dem Bienenwachs, was wir für die Kerzen verwenden, das wird auch filtriert. Das wollte ich gerade fragen, wie kriegt ihr die Pollen raus? Ja, also wir haben ja gesagt, wir machen das ja nicht selbst. Wir kriegen ja das Kerzenwachs, kaufen wir ein. Ah, aber als Firma darfst du es ja schon verarbeiten. Es kriegen wir in Pastillenform geliefert. Verstehe. Hat den Vorteil, die schmelzen irrsinnig schnell auf. Ja. Nicht? Und dort ist einfach das Ganze mit Filter durchfiltriert. Ich habe hinten auch eine große Kammerfilterpresse, aber nur hat sich der Betrieb jetzt für mich erübrigt, weil ich kein Bienenwachs zur Verfügung habe. Das, was ich für Kerzen nehmen kann. Verstehe. Und ich brauche da nicht irgendwo im Ausland Bienenwachs in Blockform oder irgendwas mir kaufen und mir selber die Arbeit antun. Ich kriege dort die fertigen Pastillen geliefert und die sind hundertprozentig rein. Und da sieht man dann natürlich schon, dass das Wachs genauso gut brennt. Was immer entscheidend ist bei der Kerze, ich muss den Docht auf die Kerzegröße abstimmen. Meine Frau macht ja hauptsächlich bei uns die Kerzen, die hat die Erfahrungswerte. Für die Standardkerzen weiß ich genau, da brauche ich den Docht und brauche ich den Docht. Und sie zündet selbst welche an, dass es auch immer wieder abgleicht. Genau, und wenn wir Sondergrößen einen Auftrag kriegen, macht sie immer eine Kerze, zwei, drei Dochte verschiedene und macht die Brennprobe. Und nur so kannst du gute Qualität liefern. Und der Kerze, die Bienenwachskerze brennt oft irrsinnig lang, über 5-6 Stunden. Und die muss gar nicht so groß sein. Wenn der Dach genau passt, das Wachs rein genug ist, also ist da überhaupt kein Problem. Das würde mich noch interessieren. Wie sind denn so die, also für dich ist es natürlich Alltag, die Kreisläufe mit den Imkern. Imker bringen praktisch ihre entweder das aus dem Sonnenwachsschmelzer schon geschmolzenes Wachs in Blöcken oder sie bringen alles zusammen, also die ganzen, wo noch irgendwelche vom Drohnenbrut ausschneiden, noch irgendwas drinnen ist. Das beides ist möglich. Ja. Und also, da steigt, das heißt, das ist der erweiterte Kreislauf, dass ihr praktisch als Dienstleister eine Rolle übernimmt. Genau. Bei den Altwaben schaut es so aus, es sind dort Honigreste drinnen, es können Melitzidose-Honig drinnen sein, Pollenreste, und das muss man dann natürlich, wenn man das Eigenwachs verarbeitet, ist es kein Problem. Da kriegt er das, was rauskommt. Wenn man das aber im Umtauschverfahren macht, muss man sehr aufpassen, dass man sich da nicht mit dem Gewicht gewaltig verschätzt. Weil wenn ein Honig drinnen ist, hat ein Sack gleich praktisch um einiges mehr. Mhm. Und du gibst ihm die gleichen Prozente, dann wieder eine draufzahlen. Aber da bist du schon mit deiner Erfahrung her. Das sage ich ihm ganz klipp und klar. 100 Meter voraus. Ich zeige ihm, wenn es sein muss, schau her, da schaut die Wabe wirklich aus. Ich kann eine Wabe auch auf die Waage legen. Ich weiß zum Beispiel, eine dunkle Wabe, trocken, hat so und so viel Gewicht. Ja. Schau, wir sind um so viel Gewicht drüber. Also da muss ich mir die Prozente dann natürlich in der Umrechnung runtergehen. Ne? Und Erich, kann die was überraschen in dem Geschäft? Ja, überraschen. Man erlebt schon manchmal so seine... Wir haben zum Beispiel einen Imker gehabt, der hat jahrelang die Altwaben angeliefert. Und es waren immer so Papiersäcke, das waren so Futtersäcke, da war Futter für die Händel drinnen, weil die haben wir schon auswendig gekannt. Und da hat er zwischen diese Waben, die hat er schön zusammengedrückt, Metallgegenstände reingegeben. Hat gleich mehr Gewicht. Und das Ganze ist aber nicht bei mir hier passiert, sondern über eine unserer Außenstellen. Und wir haben dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gebraucht, weil wir haben immer gesagt, wenn der mit diese Säcke kommt, der hat immer die gleichen Säcke gehabt, dann müssen wir das vor ihm öffnen, das auseinanderreißen und sagen, was willst du damit bezwecken? Und er ist aber 2, 3 Jahre immer wieder gelungen, ich habe es ja im Kessel dann gemerkt, das, ja, beim Reinschmeißen hast du das oft gar nicht so beachtet, weil das einfach schön zusammengedrückt war, wie das aufgekocht war, mache ich unten den Schieber auf, bumm, kommt der Gegenstand. Dann kann man natürlich nicht sagen, wer war das, weil es ist ein Sammel. Nein, wir haben das gar nicht gewusst, wer das ist, aber eines Tages ist es uns gelungen, bei der Anlieferung ihn zu überführen. Wie ist das gegangen? Wie habt ihr das gemacht? Ja, ich habe einfach die Anweisung gegeben, wenn der mit die Säcke kommt, das waren diese Futtermittelsäcke, öffnet es und macht es auf und dann sehen wir, was los ist. Und das war einfach fast, glaube ich, nur, es war der einzige Imker, was solche Säcke gehabt hat, aber schön verschlossen gehabt, veräußerlich und auch immer schön betrachtet, dass ja nicht der Metallgegenstand den Sack beschädigt. Ja. Also so schön reingedrückt. Das war ein Flacheisen, das war ein Erlebnis, das war eines. Das andere Mal, das war vielleicht gar nicht bewusst, habe ich mal eine Charge aufgekocht. Ich öffne unten den Wachs, die Klappe, den Schieber, und das macht auch Bumm. Und da kommt mir praktisch auf diese, wo ich dann das andere wegrühre, habe ich so einen runden Kegel, der ist oben einen schmalen Hals und eine Platte. Und das ist so ein bisschen schief. Also es hat ausgeschaut so wie ein Gewicht vielleicht, diese, was man auf die alten Wagen. Und mein erster Gedanke war, jetzt am Schluss ist das eine Mine. Mir fällt nichts Besseres ein. Ja. Ich verständige die Polizei. Ja. Habe das allerdings, weil ich gar nichts gedacht habe, bereits unter die Gartenlaube auf den Tisch gestellt. Da kamen 2 Polizisten, die haben das begutachtet, haben auch nicht sagen können, was es ist, haben den Entminungsdienst angerufen und der hat gesagt, der Polizist, du es nicht berühren. Wobei, wenn es wahrscheinlich scharf gewesen wäre, eh schon alles. Ja. Und dann ist der Entminungsdienst am Nachmittag gekommen, hat das mitgenommen. Hat auf Anhieb mir auch nicht sagen können, was es ist, weil es war nämlich der Hals beweglich. Also der ist nämlich, es muss aber allerdings dann wahrscheinlich nicht auf das hingegangen sein, vielleicht irgendein Bestandteil irgendeiner Maschine oder so. Also wir haben keine Rückmeldung gekriegt, dass das ein gefährlicher Gegenstand war. Aber es hat wirklich so ausgeschaut, wie wenn das eine Mine, der was eingrabt, oben ist der Teller, was vielleicht dann drüber fasst und das Ganze löst sich aus. Und das sind der Wachsanlieferung. Das waren 2 solche. Ja. Das war eigentlich, was ich auch einmal gehabt habe, und zwar, da hat ein Imker sein Wachs wirklich verfälscht gehabt. Aha. Mit Stearin oder wie sagt man? Ja, was es war schön gelb Paraffin. Alles. Aha. Und bei der Gießanlage fällt dir das sofort auf. Aha, warum? Weil das Paraffin einen höheren Schmelzpunkt hat. Aha. Und er hat mir dann, der ist mit Rohwachs gekommen, gell? Ja. Hat mir dann aufmerksam gemacht, hat gesagt, du, bei meinem Wachs musst du höhere Temperatur geben. Weil ich habe das schon gemerkt. Ich habe damals keine Erfahrung gehabt und gesagt, ja, schauen wir es uns einmal an. Hat aber nichts genutzt. Mhm. Weil einfach, wenn das Wachs zwischen den Prägewalzen reinrennt, der Kegel verteilt sich beim Bienenwachs so gleichmäßig. Mhm. Da war es dann der Fall, das Paraffin hat sich drinnen zum Stocken angefangen. Mhm. Und dann hat fahren wir. Genau, wir fahren normal mit drei Bahnen. Mhm. Dann war es immer so. Das Bienenwachs, was flüssig war, hat auf der anderen Seite nicht verrinnen können, ist auf der einen Seite ausgewichen. Ja. Das Band hat so eine große Kurve gemacht. Ah. Auf die Seite hat es gefehlt. Ja, ja. Dann ist es wieder auf die andere Seite gegangen. Es war dann so, dass bei jedem der zweiten Mittelwand einmal rechts, einmal links eine große Einbuchtung war. Die mittlere Band, die ist immer durchgelaufen. Mhm. Ist dann allerdings auch nie mehr gekommen zu mir, der Imker. Gell? Also ich habe dem dann gesagt, da stimmt was nicht, habe ich gesagt. Das ist aber interessant, dass du das praktisch nicht durch chemische Analyse herausfinden brauchst, sondern durch physikalisches Benehmen deines Werkstoffes. Und da ist natürlich Erfahrung die Schlüsselgeschichte. Ja, weil Paraffin der Schmelzpunkt einiges höher ist. Jetzt hat sich das einfach nicht, ist einfach das schneller auf der kalten Walze erstarrt. Das heißt aber, im Normalfall kannst du dich verlassen, dass was bei dir ankommt, der Bienenwachs. Ist eigentlich nie mehr vorkommen und es haben eigentlich nie ein Problem. Mhm. Das, interessant. Das war ganz am Anfang, wie mein Betrieb damals, ich bin auch noch nicht so auf das gedacht gewesen, dass das passieren könnte, aber das habe ich dann sofort gewusst. Gell. Da war eigentlich was. Mhm. Ich habe eigentlich von meiner Liste eigentlich alles gefragt, was ich wissen wollte. Wo gibt es Wissen über Bienenwachs? Also wenn du Hilfe brauchst, das habe ich noch offen. Wo fragst du es noch? Gibt da ein Wachsbuch. Aha. Der Vinzenz Weber hat das geschrieben. Allerdings würde ich sagen, es ist dort so viel labormäßig alles beschrieben. Mhm. Also mir interessiert eigentlich das Ganze weniger. Ich weiß zum Beispiel, dass man das echte Bienenwachs vom Kohlenwasserstoffgehalt bestimmen kann. Mhm. 14 bis 20 oder was, das in dem Bereich ist einfach, wo man einfach sagt, das ist echt. Aber sonst interessiert man eigentlich das nicht. Also ich bin eigentlich mehr geschaut, dass ich das Bienenwachs also anständig verarbeite von der Ausbeute her, das ist meine Aufgabe. Und da hast du natürlich dann, bis dann du der ein Buch schreiben kann von seiner Erfahrung. Von dem her könnte eigentlich schon einiges die Imker vielleicht an Tipps geben, wo man vielleicht auch ein bisschen umdenken könnte, wie könnte man die Ausbeute erweitern oder erhöhen. Nicht? Mhm. Aber es ist halt so, Wachsarbeiten, da muss man also Freude haben. Ja. Weil wie schon gesagt, es hat ja in Österreich früher mehr Wachsverarbeitungsbetriebe gegeben, die sich die Mühe angetan haben, sie haben die Altwarm verarbeitet. Mhm, wenn du jetzt das nicht selber machst, musst du einen Angestellten haben. Mhm. Und wenn du den Angestellten nicht einen anständigen Lohn bezahlen kannst, wird er dir nicht lange bleiben. Mit dem Lohn lässt sich sehr viel steuern. Ja, da sind sehr viele bereit, diese Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen. Und das ist halt dann irrsinnig schwierig, weil einfach die Imkerei ja doch sehr viel auf hobbymäßig beruht. Und dadurch haben die anderen Betriebe die Altwarmannahme eingestellt. Und wir haben selbst dann erlebt, ich habe es damals zu meiner Frau gesagt, ich bin jetzt nur gespannt, wie lange die jetzt mit ihrem Wachs über die Runden kommen. Mhm. Und es hat, glaube ich, keine 2 Jahre gedauert, haben sie an uns schon die Anfragen gestellt, ob wir sie Blockwachs liefern können, weil die Walzwerke hätten sie selbst gehabt. Nicht? Sie brauchen Blockwachs. Er hat gesagt, naja, wir brauchen uns das eh selber. Gell? Das ist einfach. Du musst wirklich schauen als Betrieb, dass du eine super Ausbeute zusammenbringst. Das ist dann der Schlüssel. Das ist für die der große Vorteil, dass du dann nicht so leicht, also vor allem bei unseren einheimischen Imker, ein Wachs dazu kaufen musst, ein Fremdwachs. Ne? Und jetzt sind das wirklich Goldblöcke. Sind es Goldblöcke? Wird man reich oder ist man ständig an der Kippe zum Zusperren? Nein, bei uns ist es jetzt wirklich so, also sonst hätte ich auch nicht von meinen 4 Kindern 3 im Betrieb voll integriert. Mhm. Also dass wir eigentlich alle praktisch. Wir müssen ja nicht, weiß Gott wie, in Reichtum übergehen, aber man kann gut leben. Ich habe so gesagt, ich möchte zu Hause das haben, was ich in Graz, wenn der Industrie, in der Autoindustrie gehabt habe. Mhm. Und das habe ich damit erreicht. Mhm. Schön. Ich meine, der Handel ist natürlich auch dabei, was jetzt ja eine Rolle spielt. Und wir, da kann man dann erweitern, je nachdem. Unsere Jugend nützt ja heute die Technologien, was ich mir eigentlich ja gar nicht angeeignet habe, Internet und so, Shop und das Ganze. Ne? Das ist eigentlich, was die Jugend jetzt zusätzlich noch nützt. Ich bin ja eigentlich damals die ersten Jahre überhaupt nur mit der Bienenwachsverarbeitung also gefahren. Und dann habe eigentlich die Imker zu mir immer gesagt, ja, nimm da Zubehör dazu, jetzt sind wir schon da. Und dann hat sich das ja langsam eigentlich ergeben. Ne? Aber da ist dann praktisch auch eine Möglichkeit, dass man in diese Richtung auch den Betrieb ergänzt, weil das ist ja nicht in Konkurrenz, sondern einfach ein Gesamtpaket dann. Wer immer von den Kindern das dann gern macht, die Wachsküche ist ein Zentrum. Es gibt andere Zentren dann auch schon und so entwickelt sich das. Genau. Also wir Bienenwachsverarbeiter in Österreich sind überhaupt nicht innerhalb von einer Konkurrenz. Weil es hat, nicht. Nein, es hat da jeder so viel Arbeit. Und es ist dann auch so, es ist irgendwo begrenzt. Also wir brauchen da vom Ausland, die was vielleicht irgendwo billiger sein, keine Angst haben, weil wenn ein Imker mit seinem Material weiß gerade, wo hinfahren muss, ist das dann nicht mehr wirtschaftlich. Das heißt, das Regionale ist schon ein Faktor. Da ist das Regionale irrsinnig wichtig. Und kennt ihr euch Wachsverarbeiter so? Wir kommen auf die Ausstellungen, auf die Erwerbsimker-Tage und sind ja immer wieder beieinander. Ne? Und es hat natürlich jeder ein bisschen sein eigenes. Ja, ja. Aber keine Schlangengrube, dass man da drauf geht. Nein, da brauche ich überhaupt keine Angst damit. Eine Geschichte habe ich noch gelesen. Ich habe einen wissenschaftlichen Bericht von englischsprachigen Wissenschaftlern gesehen. Die haben die Wachsarten der unterschiedlichen Bienenarten untersucht. Und da ist im Wesentlichen rausgekommen, dass die schon unterscheiden, je nachdem, wie die ihre Bauten machen. Also die Karnika-Biene, die hat mehrere Waben, die halt einzeln funktionieren müssen. Aber dann gibt es andere Bienenarten, die im Regenwald ein Nest bauen, das als das Ganze hängt am Ost, und das muss natürlich ganz andere Zugkräfte aushalten. Und da hat man auf Zug und Druck und Verscherung und so getestet. Und da ist der Faktor wirklich doppelt. Also das heißt, das eine halt doppelt so viel aus auf Zug wie das andere, das das nicht so braucht. Und in diesem Rahmen bewegen sich halt dann alle Bienen. Und ich werde es hinverlinken für den, der das interessiert und auch das Englisch lesen kann. Das war eigentlich ganz interessant. Aha. Also es ist nicht ganz grob verschieden, aber es ist durchaus in die physikalischen Parameter gewichtbar durch die Bienenart, wie sie das braucht. Ja. Weil umsonst macht das Tier nichts. Ja. Wenn es ein stärkeres Wachs braucht, muss es machen. Ja, ich habe einmal von einem Imker, der war in Indien, und der hat mir gesagt, dass das Bienenwachs in Indien eine rötliche Farbe hätte. Das normale Bienen. Ja, verstehe, das kann auch sein. Weil bei uns ist es so, also wenn die Bienen das Wachs rausschwitzen, also die Wachs, ist es ja farblos. Genau. Und erst durch die Pollen und das Ganze kriegst du dann die Farbe. Gut, Erich, ich glaube, jetzt hätten wir die Runde gedreht. Jetzt gehen wir noch einmal eine Runde durch die Wachsküche mit dem Fotoapparat und dann werden wir die Fotos beistellen und beim Zurückfahren im Zug kann ich das schon zusammenschnüren in ein wunderschönes Bienengespräch Nummer 20. Und für die jetzt hören und noch weiter hören wollen, die hören jetzt die Olivia Romanelli aus Zürich, die Stadtimkerin. Mit ihr habe ich vor einigen Tagen telefoniert, wie es bei ihr jetzt am Stand zugeht. Und beim Erich bedanke ich mich sehr. Gerne. Das war schön, mit dir zu reden und wirklich auch spannend. Ja, von deiner Seite hat die Geschichte zu hören. Für uns immer eine spannende Sache, wenn man mit Reportern sowas abhandelt. Ja, ja, danke schön. Ja, gerne. Ja, hallo, hier spricht Lothar aus Wien. Hallo, Olivia. Hallo, Lothar. Das ist aber gut, ich verstehe dich so schön. Ja, ich spreche auch Hochdeutsch. Wow, das geht ja locker. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich lese ja seit Jahren die Zürcher Zeitung und kriege so ein bisschen mit, dass es doch andere Worte auch bei euch gibt. Grillieren zum Beispiel oder wenn wer verunfallt. Da muss ich immer dann herzlich lachen. Ja, wie sagt ihr denn? Naja, wir sagen grillen. Und jemand hat einen Unfall. Aber das ist jetzt wirklich eine Nuance nur, aber es ist trotzdem immer nett. Okay. Und jetzt habe ich gelesen, dass die zwei Würstelbuden bei euch in Zürich, die dürfen bleiben am Ufer, am Zürichsee. Oh, die, das kann sein. Ja, das ist eine, da war ich recht froh, obwohl es mich nicht betrifft. Ja, bist du denn manchmal in Zürich? Na, ganz selten. Also ich bin schon dann und wann dort, aber irgendwie durch die Zeitung kriege ich es immer mit. Und über den Fluglärm lese ich dann immer, dass schwer diskutiert wird. Und irgendwie mag ich das. Ich mag so die Schweizer Zürcher Zeitung und das, was sie schreibt. Ja, ich lese die ganze Zeit nicht. Nicht? Eigentlich. Was liest du für Zeitung? Ein Tagesanzeiger. Aha, na, der schafft ja den Weg nicht raus bis zu uns. Leider, aber ich weiß, dass es ihn gibt, ja. Ja. Und haben die schon einmal über dich geschrieben, als Stadtbiene? Nein, bisher noch nicht. Das sollten sie mal tun. Ja, ich weiß nicht. Ja, es gibt ja viele im Konzert, schon, die man eigentlich jedes Jahr mal irgendwie berichtet über irgendwen oder. Ja. Ja. Aber du bist ja praktisch im Internet, bist du als Stadtbiene unterwegs. Ja. Bist du da ganz allein? Ja, nein, das bin nur ich. Wow, gratuliere. Das ist einfach meine kleine Imkerei, meine Hobby-Imkerei. Wie lange gibt es sie schon? Ja, etwa 5 Jahre. Wie hast du angefangen? Ja, da weiß ich eigentlich wirklich das schon als kleines Kind. Ja. Und dann so irgendwann in der Schule mussten wir einen Vortrag machen über einen Beruf und dann sagte ich möchte über Imkerin meinen Vortrag machen und dann hat der Lehrer gesagt, aber du Olivia, du weißt, davon wirst du nie leben können. Ja, ich habe dann trotzdem den Vortrag gemacht und irgendwann, ja, habe ich mal die Zeit gefunden, den Kurs zu machen und ja. Und bin ich ganz glücklich damit. Und bist du wirklich hauptberuflich jetzt Imkerin oder geht es so wie bei uns nebenbei? Nein, in der Schweiz gibt es, glaube ich, vielleicht 2, 3 Berufsimker, aber die meisten sind Hobbyimker. Ja. Weil bei uns kann man nicht irgendwie von Rapsfeld zu Rapsfeld pilgern, so wie die das in Deutschland zum Teil machen mit ihren Lastwagen. Das funktioniert bei uns nicht. Es ist alles viel kleiner und wir imkern ja auch die meisten in Häuschen und nicht mit so Magazinen. Also es ist immer mehr im Kommen, das schon, aber die meisten sind Standimker, die wandern nicht mit ihren Bienen. Und da kann man auch nicht davon leben. Und du bist, wenn ich so neugierig sein darf, was bist du beruflich oder was machst du sonst beruflich? Ich bin Heilpädagogin. Ah, verstehe. Zuständig für die schwierigen Fälle. Ist das bei euch getrennt, Sonderschule und 2 verschiedene oder ist es gemeinsam, so integrativ? Ja, früher hat man Kinder separiert, die spezielle Bedürfnisse hatten. So, jetzt versucht man sie immer mehr zu integrieren. Und, verstehe. Und da bist du auch dabei, also eben... Ja, ich als Pädagogin. Versuche so wie das Setting zu schaffen, dass das eben gelingt. Ah ja. Ja. Und Bienen spielen da eine Rolle dabei? Nein, außer mit Honig. Nein, aber das ist natürlich ein Thema, was die Kinder immer interessiert. Und wenn ich dann mein Material mitbringe und ein bisschen zeige, wie die Bienen leben, dann sind sie immer sehr interessiert. Und es gibt auch immer wieder mal Kinder, die in der Freiarbeit das Thema Bienen wählen. Ja, und da kannst du sie wirklich aus erster Hand begleiten auch. Ja. Und jetzt wäre ich schon so neugierig, frag, was war wohl der Grund, warum du auf Bienen gekommen bist, auch in deiner Schule schon als Referat? Hast du Vorbilder oder in deiner Familie oder warum fasziniert dich das? Du meinst das Imkern? Ja, das Imkern, ja. Nein, ich habe mich schon als Kind immer für alles interessiert, was noch lebt und kriecht und macht, so in der Natur, und Insekten haben mich schon immer interessiert und und Honig habe ich auch gerne. Ja, aber du keine Vorbilder? Also nicht in der Familie oder so? Nein. Und Freunde oder so auch jetzt natürlich? Irgendwie lernt man Leute kennen? Im Verein lernt man schon Leute kennen. Schon, ja. Und da ist der Austausch auch sehr wichtig. Ja. Ja. Ich kenne jetzt dann auch schon den Victor Hernandez aus Kassel und aus Linz, die Linzer Biene. Die Stadtbienen, sie haben schon eine gewisse Freundlichkeit auch mit in die Stadt gebracht. Das, und wir machen es eben in Wien beim Belvedere, haben wir Bienen und meine Frau und ich. Und irgendwie ist das, finde ich, eine sehr, sehr sympathische Gruppierung, die da so in den Städten heranwächst. Ja. Also ich merke es auch bei den Leuten, oder? Ich habe meine Bienen sind ganz in der Nähe vom Schülergarten, also vom Schulhaus und gleich neben dem, ihr sagt, Gehsteig, bei uns heißt es Trottoir. Und ja, und ich verstehe das. Du verstehst das. Ja. Okay. Ja, die Leute bleiben immer stehen und die finden das toll und schauen, was ich da mache und fragen und so. Und ja, ich glaube, die Städter, die freuen sich immer, wenn sie Bienen sehen. Auf dem Land habe ich auch schon von Kollegen gehört, die haben gesagt, ja, wir haben Probleme, da die Leute nebenan, die stören sich ab den Bienen und so. Ja. Und wie viele Völker hast du? Ich habe so zwischen 10 und 14. So. Ah ja, okay. Ja. Wir haben 7, also wir sind schon, und ich habe mir jetzt im letzten Jahr gedacht, ab 7 wird es schon Arbeit. Also wenn es was zu tun gibt. Königinnen austauschen mal 7 ist schon mehr Arbeit, wie einfach nur einmal oder zweimal irgendwo eine Königin suchen. Ja, das ist es. Aber es ist wie beim Pilzen, oder? Man bekommt so ein bisschen das Auge dafür. Ja, das stimmt. Ja. Olive, wie schaut es gerade jetzt aus beim Bienenstand bei dir? Und wir haben jetzt Mitte Dezember. Also ich hoffe jetzt, dass die Völker alle brutfrei sind. Es ist jetzt lange immer schönes Wetter gewesen und irgendwie bis vor 2 Wochen sind sie noch jeweils über Mittag geflogen, wenn es genug warm war. Dann sind sie beim Blumengeschäft nebenan. Habe ich noch gesehen, dass sie an den Christrosen waren. Ah, verstehe. Ja, nochmal ein bisschen Pollen geholt. Ja. Aber ich denke, sie sollten jetzt wirklich brutfrei sein, sodass ich jetzt am Wochenende auch die Behandlung machen kann mit der Oxalsäure. Ja, weil das ist die sogenannte Restentmilbung, die heißt bei euch auch so in der Schweiz. Genau. Ich werde es dieses Jahr mal mit Verdampfen probieren. Bis jetzt habe ich geträufelt. Ja, ich habe das auch gemacht mit Bienenwohl, heißt das. Da ist Oxalsäure drinnen, träufeln. Okay, genau. Ich tue Oxalsäure mit Zuckerwasser mischen und so habe ich es bisher gemacht. Ja. Habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Autobatterie bestellt. Oh mein Gott. Da waren wir da noch technisch. Ja, ja. Ja, muss ich da ein bisschen weiterbilden und jetzt habe ich eine Batterie bestellt und dann kann ich da diesen Varroxverdampfer anschließen, ein bisschen der Hydrat vorne reintun in dieses Pfännchen und das Verdampfen, jetzt muss ich das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Mhm. Na hoffentlich. Das kann man eben auch mehrmals machen, das ist das Praktische dran. Ah, verstehe. Kann man nur einmal. Ah, warum eigentlich? Weil man da die Königin schädigt, glaube ich, oder? Ja, oder die Bienen selbst. Es geht um die Bienen nehmen das ja auf, oder? Und das geht dann, das schädigt die Verdauung. Ah, so. Zweimal macht. Ah ja. Ja. Und das Verdampfen kann man also mehrmals machen. Aha. Und weißt du Bescheid, so über den, wie viele Milben du jetzt hast, machst du diese Diagnose auch jetzt schon? Ja. Und wie schaut es da aus bei dir? Ja, jetzt ist es nicht schlimm besser, heuer, oder? Ja? Also ich habe, als es mal so warm war, noch, was war das, Mitte November, habe ich noch 2 Völker nochmals aufgemacht und nochmals mit Oxalsäure besprüht. Mhm. Weil einfach zu viele Milben gefallen sind. Da ist nochmals viel runtergekommen. Ah ja, okay. Ja. Ja, ich denke, vielleicht hatte ich auch eine Rückinvasion von irgendwoher. Genau. Ja, das ist immer der Gründe Gedanke. Die kennt man manchmal nicht. So war es bei uns so, dass wir heuer durch diesen heißen Sommer auch und das Jahr davor waren viele Milben, dass wirklich ganz wenige Milben bei uns waren von der Varroa her. Jetzt dann am Schluss dann schon wieder mehr, aber das dürfte eben auch dieser exponentielle Anstieg sein, wenn das dann wieder wächst. Ja, den Sommer durch hatte ich sehr wenig, aber dann wirklich im Herbst wurde es dann kritisch. Ja, genau. Und hast du Pläne für nächstes Jahr? Möchtest du was ändern oder was ausprobieren oder neu machen? Ja, ich habe ein Häuschen, ein größeres in Aussicht. Aha. Und ja. für dich oder für die Bienen? Wie? Für dich oder für die Bienen? Nein, für die Bienen. Für die Bienen. Und da werde ich noch viel zu tun haben. Also ein Bienenhäuschen, ein richtiges Bienenhäuschen. Ja. Da hat es einen Platz für 28 Völker. Also nicht, dass ich dann gleich mit 28 einsteigen möchte, sonst müsste ich wieder reduzieren bei der Arbeit. Aber dann gibt es noch viel zu tun. Dann ist ein sehr altes Häuschen. Und das heißt, du ist dir zugeflogen? Ja, sozusagen. Über den Förster habe ich davon gehört. Ah, okay. Ich dann mal bei diesem Herrn gemeldet. Ein älterer Herr, der nicht mehr imkert dort. Aha. Das Häuschen steht noch. Ja. Ja. Und das wandert jetzt stadteinwärts? Das Häuschen? Ja. Nein, das bleibt dort, wo es ist. Aber es ist immer noch im Stadtwald. Und vom Honig her, wie schmeckt er denn? Oder ist er, wie würdest du denn den Honig beschreiben, den du bis jetzt hast? Ja, das ist noch speziell, oder? In der Stadt hat es sehr viele Alleebäume und ganz viele verschiedene Blüten. Also der Frühlingshonig, der kandiert fast nicht. Also er kristallisiert nicht und bleibt meist flüssig. Jetzt dieses Jahr ist er ganz wenig kristallisiert, so ein bisschen grobkörnig, das ist selten. Ja. Aha. Und vom Aroma her hat es manchmal noch einen leichten Kastaniengeschmack, weil es auch Kastanienbäume hat. Ja. Und der Sommerhonig, der ist eigentlich wirklich dunkel. Das ist richtiger Blatthonig. Aha. Ja. Und wenn ich noch frage. Bleibt auch flüssig. Bleibt flüssig auch, ja. Ja. Und wie verkaufst du ihn? Ja, das ist verschieden. Also so. Mehrheitlich an kleine Läden oder den Direktverkauf oder auf den Markt gehe ich. Das habe ich neu entdeckt, das mache ich gerne. Da ist man auch im Gespräch mit den Leuten. Ui, ja. Das wäre für mich noch schwierig, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Richtig verkaufen Menschen, die man in die Augen blickt. Das ist spannend. Ist lustig, das ist spannend. Das mache ich gerne. Warum? Ja. Ja, einfach so ein bisschen mit den Leuten plaudern und dann kommen immer ganz viele Fragen zu den Bienen. Mhm. Alle haben den Film gesehen, Modern Honey, und wollen sie ein bisschen wissen, wie geht's den Bienen und wo sind sie denn genau in Zürich? Und, ja. Ah, verstehe. Und da gibt es einen Markt, wo du einen Stand beim Marktamt beantragst. Das kostet wahrscheinlich ein paar Franken und dann kannst du verkaufen. Das geht bei uns ein bisschen so niederschwellig. Aha. Ich kann jetzt hier einfach anrufen und fragen, hat es ein Plätzchen für mich? Ah, verstehe. Das ist gut. Ja, ich brauche also nicht so einen riesen Platz, ein kleines Tischchen. Das reicht mir. Verstehe. Da stelle ich ein paar Gläser drauf. Und das geht schon. Ich darf mit dem Auto anfahren. Ich nehme alles da in meinen Einkaufswagen. Naja. Und es heißt ja immer, die Völkerzahl soll wachsen mit der Fähigkeit zu verkaufen. Dann kann man ein bisschen mehr an so. Ja, also ich denke, also den Honig zu verkaufen, das ist nie ein Problem. Ist nie ein Problem. Okay, das beruhigt mich schon wieder. Kein Problem. Also, was kostet denn? Kommt dann noch ein bisschen auf den Preis drauf an. Ja, richtig, ja. Was findest du denn für einen guten Preis in Zürich? Ja, da kann man das sagen. Natürlich schon ein bisschen anders als wahrscheinlich bei euch oder in Deutschland. Ja, mal 10 wahrscheinlich in Zürich. Ja, also ich verkaufe, ja, Euro und Franken kann man ja jetzt eigentlich 1:1 nehmen. Ne? Ja. Ich verkaufe meinen Honig für 12 Franken, 250 Gramm. Ja. Ja. Aber das ist ja einfach wirklich, glaube ich, Zürich auch speziell und die Schweiz natürlich auch. Ja. Ja, also bei uns ist halt im Moment, alle wollen regional essen. Ja, ne? Ja. Verstehe. Und wenn ich auf den Markt gehe bei uns im Quartier, dann verkaufe ich sehr gut. Ja. Aber ich mache auch immer ein bisschen einen Unterschied. Oder wenn ich Familien sehe, denen gebe ich das Glas immer billiger als Einzelpersonen, die essen auch mehr, oder? Ja, ja. Ja. Und auch die großen Gläser nicht außer Acht lassen, finde ich. Also so eine große Familie, die kann schon mit einem Kilo Glas was anfangen. Ich habe immer gedacht, naja, kleine Gläser und so weiter zum Verkaufen, weil das ist dann, spürt man auch den Wert mehr. Aber nein, es hat auch ein großes Honigglas seine Bedeutung. Ja, aber Kilogläser, ich kenne ehrlich gesagt niemanden mehr, der ein Kiloglas macht. Das haben wir schon bei uns, ja. Also jetzt nicht in Wien. Kilogläser eher, oder? Aber also ein Kiloglas habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. So im Waldviertel war ich einmal und habe wirklich große Kilogläser und die waren super. Aha. Die waren bei uns im Regal in der Küche und wir haben 4 Monate davon gelebt, von 4 Gläsern das ungefähr. Schon noch etwas Spezielles. Ja, super. Also gut, beim Stadthonig weiß ich jetzt nicht so recht, oder? Wenn der immer flüssig ist und man nimmt nicht einen Honiglöffel dazu, sondern geht mit dem Messer rein, dann hat man am Schluss Butter drin, und Brösel. Stimmt, dann hat man so eine kleine. Das ist immer unappetitlich. Ein kleines Biotop. Olivia, ich hätte jetzt alles gefragt. Ich habe so ein Bild bekommen und ich muss in 2 Minuten muss ich jetzt runtergehen in meiner Schule, wo ich für Geld arbeite und 18-jährigen. Schule. Ja, eine Abendschule ist das. Also für Leute so ab 17 Jahre plus und jetzt werden wir gleich über die Relativitätstheorie sprechen. Und wenn ich jetzt noch länger weiter plaudere, dann komme ich zu spät. Aber das wäre nicht gut. Olivia, vielen Dank für das Gespräch mit dir. Es hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, jetzt in der dunkelsten Zeit des Jahres, die haben wir nämlich gerade diese Tage, Geräusche aus der hellen Zeit des Jahres. Geschickt von Werner Ranacher vom Landesstudio Steiermark. Er ist Journalist und wird dort seit April 2015 Mr. Bean genannt, weil er nämlich dort den Bienenschwerpunkt betreut hat, der das Bewusstsein für Bienen in der Öffentlichkeit nach vorne gerückt hat. Und er schreibt, dass im Funkhauspark 12 Bienenstöcke stehen, die professionell betreut werden von einem Imker, der als Entwicklungshelfer in Papua-Neuguinea war, Johannes Russ, und dessen Lehr- und Wanderjahre haben ihn über Neuseeland, Australien und Kanada nach St. André in die Weststeiermark geführt. Ein blitzgescheiter Superauskenner in Sachen Bienen. Und vielleicht werden wir eines der kommenden Gespräche über die Arbeit und die Erfahrungen von Johannes Russ über die Vermittlung von Werner Ranacher machen. Bienengespräche international, global. Das wird eine feine Sache. Und Werner schreibt noch, dass die Bienenstöcke, die von Johannes Fuß betreut werden, in diesem Jahr 2015 150 Kilogramm Blütenhonig im ersten Durchgang ergeben haben. Und das war für alle eine große Überraschung, wie toll das funktioniert. Und noch der Hintergrund: Der Landesdirektor des Funkhauses, Gerhard Traxler, hat als Kind seinem Vater in Knittelfeld in der Steiermark bei der Imkerei geholfen und war eben daher auch von dieser Materie Bienen und Imkerei begeistert. Bienen also beim Landesstudio Steiermark. Da werde ich doch im nächsten Jahr einmal anläuten für einen Korrespondentenbericht, um nachzuschauen, wie es ausschaut. Ja, einen zweiten Brief habe ich bekommen von Gunnar Lange. Er betreut die Schulimkerei in Leipzig und ihr kennt ihn als Korrespondenten aus der Folge 15. Kann man über die Kapitelmarken leicht nachhören. Er hat Fotos geschickt von einer Schaubeute, die er selbst gezimmert hat. Wunderschön, man kann hier durch große Glasscheiben sehen, wie die Bienen ihren Staat bauen. Und das ist auch äußerst erfolgreich, weil schon viel zu sehen ist und auch viele Kinder und Erwachsene hineinschauen können. Er hat auch zwei Links geschickt. Der eine ist eine Website über die grafische Gestaltung für Honigetiketten, also professionelles Wissen, wie man das richtig macht. Und der zweite Link beschäftigt sich mit der Varroa-Bekämpfung über die Zellengröße von Bienenwaben. Aber am besten, das schaut ihr euch einfach selbst an. Ich verlinke die beiden Tipps von Gunnar Lange in den Shownotes. Nächste Folge wird sich wahrscheinlich beschäftigen mit den Gutachtern, mit der Arbeit eines Bienengutachters für Bienengesundheit. Also sehr viel aus der Praxis und was man da alles erleben kann. Hier bin ich beim Sammeln. Und ja, was gibt's da noch? Irgendwas war da noch? Nein. Dank und Freude. Dank fürs Zuhören und Freude, dass das einfach wirklich für mich eine wunderschöne Arbeit ist, zuzuhören, was Menschen über Bienen wissen und die Freude darüber, dass sie es auch mit uns allen dann teilen und wir über die Bienengespräche veröffentlichen können. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.